In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt. Nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! Dieter! Ich habe nebenbei. Ja, schönen guten Tag. Ich habe erstmal eine informationelle Frage. Und zwar geht es mir darum, ich würde gerne ein Zimmer bei Ihnen buchen. Es soll aber für einen Überraschungsgast sein. Also wir wollen da jemanden einladen. Ist das möglich oder kann man Zimmer nur auf den Namen buchen, der dann letzten Endes auch anreist? Ja, Sie können auch jemanden anderen buchen. Ja, weil der würde praktisch erstmal nichts wissen von seinem Glück. Der würde bei Ihnen ankommen und Sie müssten dann so ein bisschen mitspielen. Wir würden gerne auch noch, ich bringe es direkt auf den Punkt, vielleicht zwei Escort-Damen mit auf dem Zimmer positionieren. Ist das möglich? Was drängen Sie? Was? Bitte? Was drängen Sie aufs Zimmer? Ich habe akustisch nicht verstanden. Escort-Damen, also der soll praktisch da in Ihrem Hotel... Nee. Ich glaube nicht, dass Sie ins Geschäft kommen. Also sowas bei uns ist leider nicht erlaubt. Nee, nicht von Ihnen. Also, dass Sie das besorgen, das würden... Aber ich weiß, worum es geht. Aber ich glaube, dass Sie meinen das nicht ernst, oder? Doch, es geht nämlich darum, es geht um einen großen Preis, den wir gerne gewinnen wollen. Und den da müssen wir so ein bisschen nachhelfen. Ich glaube nicht, dass Sie jetzt diesen Anruf ernst meinen. Doch. Weil, können Sie mir vielleicht Ihre Telefonnummer sagen? Ja. Ja? Sie sehen die ja normalerweise jetzt gerade, oder? Nee, okay, dann ist, dann gebe ich Ihnen direkt mal meine Handynummer. Das ist 0151 23 94 93 96 0 und die 1, die 4. Und noch länger? Haben wir noch mehr Zahlen? Nee. Das, die letzte ist jetzt praktisch die 8. Okay. Ja. Noch mehr Zahlen vielleicht? Nein. Nein, okay. Und wie ist Ihr Name bitte? Mein Name ist Palm. Wie die, also wie, können Sie sich vorstellen, wie die... Ich kann mir das nicht vorstellen. Ach so. Können Sie mir das bitte buchstabieren? Ja, selbstverständlich. H K A L H M E. Okay. So, jetzt hätte ich gerne Ihre Adresse. Ja, na, so, also das ist mir zu persönlich jetzt. Ja, dann kann ich die Reservierung leider nicht vornehmen. Das ist aber schade. Ja, dann müssen wir woanders gucken. Tschüss. Naja, das ist ja, was die alles wollte, ist ja Wahnsinn. Das ist unglaublich, wirklich. Ja, gut, weiß ich gar nicht, ob ich meinen nächsten Schritt hier auch noch einleiten soll. Es ist, war mir nicht sicher, dass das, also... Ist das wirklich so, dass man heutzutage keine Nutten mehr mit aufs Hotelzimmer nehmen kann? Meines Wissens schon, ja. Geht es um den Podcast Award? Nee. Da würde ich niemals drüber sprechen. Finde ich, jetzt habe ich schon wieder gar keine Lust mehr, darüber zu sprechen. Über den Podcastpreis? Das ist ja ekelerregend. Ja, das Ding ist, der Initiator dieses Podcastpreises, der lebt in Duisburg. Und meine Idee war jetzt praktisch, dass wir ihm einfach so ein Hotelzimmer klar machen mit zwei Escort-Damen und er dann praktisch, sag ich mal, das ist ja, also ich meine, da gab es ja schon Beispiele in der Geschichte, dass der ein oder andere, ich sage jetzt nur WM-Vergabe 2006, ja, also mit Gefälligkeiten. Oder WM-Vergabe 2010 oder 14. Ja, also es gibt Möglichkeiten, sich, sag ich mal, besser zu positionieren, als das vielleicht vom eigentlichen Voting-Ergebnis möglich ist. Und ich dachte, dass wir da einfach zusammenlegen alle, 600, 700 Euro, sollte uns diese PR-Aktion schon wert sein und wir versuchen das einfach mal. Also mich hast du im Boot. Ich bin dabei. Blöd ist natürlich nur, wenn der schwul ist. Also dann... Würde ich sagen, wenn er schwul ist, dann tritt Plan B in Kraft. Pocho. Ich dachte, dass du dann noch im Nachbarzimmer wartest. Ich würde warten, ja. Ich würde mir dann auch... Chris hat Schrankdienst. Warte mal. Da fällt mir was ein. Da habe ich nämlich gestern erst ein ganz tolles Video bekommen. Das werde ich, wollte ich eigentlich erst an Weihnachten veröffentlichen, ja. Aber eigentlich kann ich es jetzt schon abspielen. Es geht nämlich so. Man muss vielleicht das Bild dazu sehen. Ja, ist das Ina Aoro? Nee, ich glaube, die kann nicht Englisch. Ich bin mir nicht sicher. Derjenige, der gesprochen hat, konnte auch kein Englisch. Der konnte sehr gut Englisch, Poncho. Ja, okay. Das ist vielleicht kein Oxford-Englisch, aber es ist zumindest so ansatzweise Englisch. Naja, gut, das Video werde ich dann zu Weihnachten als kleinen Weihnachtsgruß veröffentlichen. Ich bin ja bekennender Abi-Abbrecher und muss jetzt gestehen, Ricky, Videos über Audio abspielen ist immer dann oft auch problematisch. Wieso? Ja, ist aber eine neue Möglichkeit, weil du gibst der Imagination des Hörenden, des Hörenden, den gibst du ja die Möglichkeit sozusagen zum Tonmaterial, das Bildmaterial sich selbst vorzustellen. So ist das eigentlich. So muss man sagen, ein bewusstseinserweiterndes Podcast-Projekt. Boah, stark, ein Podcast-Projekt. Podcast, ja. Das ist also ein imaginäres Auffüllen des Geschehens. Nee, ich würde es nicht als Auffüllen, ich würde es eher als ergänzen? Ja, als das, was so oben drüber schwappt, wenn man es bis oben hin voll hat, weißt du? Das sind wir, was dann so am Glasrand runterläuft. Ja, was so leichte Kalkränder erzeugt. Ja, ne? Ja. Mhm. Genau. Schön, toll. Ja, ich hab eine tolle Videospiel-Analogie gerade mit Pocho ausgearbeitet, weil ich ihm ja gerade noch er hat gerade einen Speedrun, könnte er sagen. Pocho hat gerade auf seinem Twitch-Stream einen Speedrun von Fallout 76 gemacht. Und da ist mir was eingefallen, Ricky, gerade dich als FIFA-Spieler. Ich spiele gar kein FIFA. Ja, es wird ja oft bemängelt, dass in Videospielen, das ist mir gerade bei Fallout auch aufgefallen, viel Backtracking negativ gesehen wird, dass man oft von A nach B und von B nach A und von A wieder nach B, dass man da oft hin und her muss. Warum wird bei den FIFA-Spielen nie Backtracking moniert? Du musst ja immer. Ich verstehe gar nicht, was verstehe ich jetzt nicht. Was muss ich machen bei Videospielen? Naja, bei Videospielen wird oft, da musst du immer wieder zurücklaufen und dann wieder hin, da verbrennst du Zeit, die strecken nur künstlich die Spielzeit, aber bei FIFA ist halt ständig Backtracking. Und das sagt aber keiner. Ja. Verstehst du? Ich rufe, glaube ich, nochmal beim Motel an. Mach mal. Das glaube ich, dass ich da nochmal nachhake, warum sie da jetzt so garstig war. Und vor allen Dingen, warum die so ins Detail gehen wollte mit meiner Adresse. Vielleicht wollte sie vorbeikommen. Mensch, frag sie doch mal, ob man sie buchen könnte. Was ich mich jetzt nur frage, ist, warum sie da bei der Nummer so merkwürdig drauf war. Das ist ja nicht die erste Telefonnummer, die sie bekommt. Also hoffe ich jetzt mal für sie. Das kann natürlich auch sein, dass das letzte Mal, wo sie eine Telefonnummer bekommen hat, das war in den 90ern und da gab es einfach nur 4 Stellen. Ja, oder es war dieselbe Aktion und sie hat dann mit einem feuchtem Höschen die Nummer angerufen und hat dann gemerkt, dass sie versetzt wurde. Dieselbe als sie da Nummer, Disco. Das muss man sich mal vorstellen. Wie ist da eigentlich die Möglichkeit, dass das 30 Jahre später passiert, da ruft ein Mann an mit derselben Nummer und demselben Namen. Ah, das war einfach, ja, bad luck, aber gut, so ist es eben. Ja. Nee, mach mal ruhig nochmal. Nee, das muss ja auch mal irgendwann reichen hier mit so einem Scheiß. Ja, ich habe mir das natürlich wieder mal anders vorgestellt. Jedes Mal, wenn ich zu alten Ideen zurückkehre, ja, Telefonate in Podcasts und sowas, merke ich, funktioniert nicht mehr. Es ist einfach mittlerweile, glaube ich, jeder Telefonstreich gemacht und dementsprechend sind die Leute nicht mehr einfach abzuholen. Aber Ricky, du musst mir versprechen, einmal irgendwann in 50.000 Jahren rufen wir nochmal bei Maria in Warschau an. Das war, glaube ich, eine andere Stadt. Welche denn? Ich glaube, St. Petersburg war das. Ja, ist ja egal, wird es ja auch eine geben. Ja, da findet man schon mit sich. Das war eine Sternstunde, als ich mit ihr Lionel Richie gesungen habe. Daran kann ich mich nicht erinnern. Kannst du dich echt nicht mehr dran erinnern? Nee. Ich habe mit ihr irgendeinen Lionel Richie-Song. Immer noch nicht. Kann mich immer noch nicht dran erinnern. Sag's nochmal. Soll ich es nochmal wiederholen? Ja. Ich habe mit der Maria einen Lionel Richie-Song gesungen. Ist einfach nix da. Na gut. Ist nichts abgespeichert, es muss einschneidend gewesen sein, in welcher Art und Weise auch immer. Vielleicht war aber auch Alkohol im Spiel. Man das, weiß es auch gar nicht bei dir. Ricky. Ja, Pocho. Ich habe eine fußballbezogene Frage, die wir eben auch schon angefangen haben zu diskutieren. Oh, das ist ja genau mein Steckenpferd. Immer 18:30 heute, Gladbach. Die anderen Spiele heute 20, 30. Ja. War das immer schon so, dass ein Spiel früher angepfiffen wurde? In der englischen Woche ja. Also zumindest jetzt die letzte Zeit. Ja, ganz wirklich? Früher glaube ich nicht. Nein, aber auch so letzte Saison war es deiner Meinung nach. Ja. Aber, ja? Weil der VfB okay. mal leidtragend war und auch 18:30 schon spielen musste oder 18 Uhr oder was ist da für ein Was spricht denn gegen 18:30 Anpfiff? Ja, im Prinzip nichts, außer dass ich auch dieses, also ich verstehe gar nicht, warum das so ist. Also warum? Ich hab halt auf dem Schirm, dass dann jeder um 18:30 spielt. Und nicht oder um kommt 20, das Spiel um 18:30 zufällig dann bei Eurosport oder so, dass es dann so eine Nummer ist? Das ist so. Ich kann es nämlich auch nicht gucken, weil es nicht in der Konferenz ist. Ich kann es gucken. Ist ja auch Sky. Ja, aber wenn es auf Eurosport läuft, läuft es ja nicht auf Sky. Genau, das ist richtig. Oh, das ist richtig. Okay. Ich habe heute ein Angebot bekommen von Sky. Natürlich wieder von Sky. Ich werde es nicht annehmen, kann ich schon mal vorweg schicken. Aber trotzdem, also nur mal so, der Deal ist alles Sport und Film. Für Januar und Februar insgesamt 30 Euro, sprich 15 Euro jeden Monat. Aber eigentlich musst du den Januar fast schon streichen, weil da gibt's ja eigentlich jetzt keinen Sport, außer dann ja Ende Januar, wenn die Bundesliga wieder losgeht. Wenn ich irgendwie bei Twitter bin und irgendwie The Zone Post oder so lese, ist immer nur Dart WM. Hat jemand von euch am Wochenende die UFC auf The Zone verfolgt? Die Frage geht raus an alle Hörer. Ja, ich wurde namentlich erwähnt auf The Zone, dass ich das noch miterleben darf. Ja, ich wurde namentlich von Sebastian Hackel erwähnt, weil es war auch lustig, mal meine Gedanken von jemandem vorgetragen zu hören. Denn also gefühlt alle Notizen, die ich ihm geschickt habe, hat er auch verbraten. Ja. Sogar, also es war fast schon zu viel. Ich habe ihn natürlich dafür gelobt, aber ich meine, da ging ein Kampf relativ kurz, ja, und der konnte praktisch jetzt nicht allzu viel anbringen. Und dann hat er noch nach der Decision Dinge erzählt, die ich ihm vorher geschrieben habe. Warum Jim Miller A10 heißt und so Sachen. Und ich dachte nur, Mensch, Sebastian, das finde ich echt cool, wie ernst du diese Sache nimmst. Also, das finde ich wirklich schön. Warum hau doch mal eine lustige Sache ein, die überhaupt nicht stimmt. Nee, hab das ich, kann das ich nicht machen. Das habe ich auch schon gesagt. Ich poker ja noch. Also ich kann ja hier mal aus dem Nähkästchen plaudern. Es kann sein, dass es da schon bald ein interessantes Podcast-Projekt gibt. Hängt noch ein bisschen an Vince. So möchte ich es mal umschreiben. An Vince McMahon. Ja, naja, im weitesten Sinne. Ich glaube nicht, dass er direkt den Daumen senkt und ja, stimmt. Also es könnte schon sein. Das ist ja so ein Typ, der eigentlich wirklich alles kontrollieren möchte. Von daher könnte es tatsächlich sein. Aber ja, wir arbeiten dran, so möchte ich es mal sagen. Oh, ich möchte Vince hören. Ja, über dich oder dein dich herzieht, das möchte ich hören. Das würde ich auch mal gerne hören, ja. Das war Vince mal in der Sendung haben? Das war Vince in der Sendung. Hatten wir ja schon. Ja, was? Aber da war er betrunken. Da war er betrunken. Wir hatten John Cena mit einem tollen Testimonial. Also Mick Foley war schon da. Also es gab schon tolle Zeiten. Als Lana war da. Wrestling. Er war da? Aktiv waren. Lana. Und Tobi. Oder Tobi und Ricky Show. War auch mal zu Gast. Wahnsinn. Ja, Fußball ist unser Leben. Und ich kann euch sagen, heute habe ich alles... Gottes Wille, ey. Boah, das war so richtig scheiße. Kannst du das bitte nochmal machen? Nein, ich habe heute alles auf Rot gesetzt. Okay, alles ich auf Rot. Ich habe nämlich auf Twitter einen Tweet rausgelassen, dass der VfB seit 2005 nicht mehr in Wolfsburg gewonnen hat. Heute spielt Stuttgart in Wolfsburg, sollte man vielleicht noch dazu sagen. Also es ist dann doch schon eine Weile her, dass der VfB da mal gewinnen konnte. Damals übrigens auch im Dezember das Spiel 1:0 gewonnen durch ein Tor von Silvio Meißner. Boah. Ja, der große Silvio Meißner. Ich habe ja den Arbeitskollegen, der von der Menu Academy of Scientology war. Und der saß ja mal ein Bundesligaspiel auf der Bank für den VfL Wolfsburg. Gegen wen ist jetzt die Frage? Was denkt ihr wohl? Bitterfeld. Gegen VfB Stuttgart. Also es wäre fast so 2005. 17. 2016. 16. Hat der VfB gar nicht in der Bundesliga gespielt. 2016. 16. Vor zwei Jahren. Nee, da haben sie nicht in der Bundesliga gespielt. Nee, Liga. Letztes Jahr wart ihr in der zweiten Liga, davor die Saison. Nein, wir waren letztes Jahr in der ersten Liga, vorletztes Jahr waren wir in der zweiten Liga. Da warst du in der letzten Saison. Da kann ich mich sehr gut dran erinnern an diese Zeit, das vergisst man nicht. Ja, ist ja auch egal, ob wann der da saß, er saß auf jeden Fall mal da, das ist schon mal schön. Und, aber Es gab eine Situation, da hat sich der rechte Flügelspieler von Wolfsburg, der wurde hart getackelt und hat sich verletzt. Und der Johannes hat gesagt, logische Folge wäre jetzt, dass er wirklich spielt und er wollte nicht. Vielleicht ist es auch ein Indikator dafür, dass es dann doch nicht den finalen Durchbruch geschafft hat, weil ich glaube, wenn du die Chance hast, sollte man die auch wahrnehmen. Aber er hat sich nur gedacht, ach du Scheiße, nee, ich will nicht rauf. Ja, ja, ist manchmal hart im Leben, da muss man auch mal. Gegen den habe ich heute Fußball gespielt auf der Arbeit. Und man muss sagen, so rein technisch und von der Geschwindigkeit, das haben wir einen kleinen Schritt voraus, muss ich sagen. Aber ich würde ein paar hauen, wenn es drauf ankommt. Ja, dann das ist, ja, ist schon ein Unterschied, muss man wirklich sagen, wenn man mit so einem Kaliber mal Fußball spielt. Das glaube ich. Ja. Übrigens, ich messe mich ja nur mit den Allergrößten dieses Sports. Ich habe auch mal mit einem 96-21 Spieler gespielt, Maurice. Ab und zu, das ist jetzt auch länger her. Im Sommer habe ich das letzte Mal, da haben wir hier so in Langenhagen so eine kleine Fußballgruppe und da ist auch ab und zu Maurice dabei. Ich weiß gar nicht, es ist nicht Maurice Weber, keine Angst. Das ist ein Abwehrspieler und er ist halt ein Abwehrspieler, der halt 98 Mal schneller ist als man selber. Und man denkt ja, also ich bin nicht der Allerlangsamste, aber dann doch viel langsamer als so ein U21-96-Spieler. Unglaublich. Ich habe mal ganz lange in dieselbe Richtung wie Manuel Neuer geguckt. Da saß ich hinter ihm im Spiel VfB Stuttgart gegen Bayern München. Und wir haben ganz lange in dieselbe Richtung geschaut. Und ich meine, dass ich ein bisschen besser sehen konnte. Kann mich auch täuschen, aber bei ein paar Momenten war ich reaktionsschneller. Zum Beispiel, wenn es aus dem Publikum ein Geräusch gab, habe ich mich immer ganz schnell umgedreht, weil ich, ja, ich wollte einfach Manuel Neuer voraus sein. Und ich muss sagen, von meinen Guckreflexen bin ich auf Neuer Niveau. War das vor deiner Krebserkrankung? Das war eigentlich im absoluten, ja, im Peak-Level kann man fast schon sagen. Als ich mir sehr, sehr sicher war, dass ich mindestens blind werde, wenn ich sogar noch einen Hirntumor habe, der mein Leben beenden wird. Wobei, jetzt wenn ich das gerade ausspreche, ist es für mich sehr, sehr schwierig, weil ein sehr, sehr guter Freund seinen Vater vor wenigen Tagen, muss man fast schon sagen, an der von mir gerade geäußerten Erkrankung verloren hat. Ach so, das ist natürlich dann doof. Für den Papa und den Freund ist es doof. Für alle anderen ist es das Leben. Ja, poetisch geht die Welt zu Ende und Dieter beginnt. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Ausgabe Dieter. Vielleicht die letzte im Jahr 2018. Ich dachte eigentlich, dass ich diesen Satz bereits im Sommer 2018 sage. Aber man soll es nicht, man kann es nicht glauben, so muss man es eigentlich sagen. 2 Wochen vor Jahresende gibt es Dieter noch. Das sind Momente, da muss man auch mal ganz kurz innehalten und sich freuen. Gut, was wollte ich erzählen? Ich habe ja gerade eingeleitet mit der wahnsinnigen Statistik, dass der VfB seit 13 Jahren nicht mehr in Wolfsburg gewinnen konnte. Und daraufhin hat der Vertikalpass, der von mir geschätzte Vertikalpass, die letzte Aufstellung, die es geschafft hat, die Wolfsburger zu besiegen, gepostet. Und man merkte schon so ein bisschen, dass sie damit zum Ausdruck bringen wollten, dass das heute wahrscheinlich nichts wird. Und daraufhin habe ich als alter Statistikhase natürlich gleich wieder eine Statistik rausgehauen und habe den Jungs vom Vertikalpass geschrieben, dass Markus Weinzierl, übrigens ist das der Trainer des VfB Stuttgart, aus den letzten 5 Bundesligaspielen 13 Punkte aus Wolfsburg entführen konnte. Also nicht aus Wolfsburg, sondern er hat natürlich auch mal zu Hause mit seinen Mannschaften gegen Wolfsburg gespielt. Sprich, er hat von 15 möglichen 13 Punkte geholt und nur ein Gegentor kassiert. Und dann habe ich noch dazu geschrieben, easy money. Und daraufhin hat mir der Vertikalpass die Wettquoten geschickt. Und da war der VfB Stuttgart der 6:0 oder 6,0 Underdog. Keine Ahnung, wie man das richtig jetzt hier benennt. Ich bin ja kein Wettcrack. Aber da habe ich mir so gedacht, das ist eigentlich eine Quote. Da kannst du nicht widerstehen. Und habe 15 Euro auf VfB Stuttgart gesetzt. Nein. Ich bin der Mann, also 6,0 Quote in der Bundesliga. Da muss ich zuschlagen. Super. Also das ist ja nun wirklich, also wenn Wolfsburg heute gegen Stuttgart verliert, das wäre ja jetzt nicht die größte Sensation im Fußball. Also das ist ja durchaus würde ich sagen, im Bereich des Möglichen. Darauf hoffe ich jetzt. Absolut. Ich da abräume heute. Tja, und ihr so? Die Vegas-Odds, ne? Nennt man das beim Fußball. Ja, das sind die Vegas-Odds. Da gibt es jetzt einen schönen Podcast. Der nennt sich das Wettbrötchen. Genau. Ja. Habt ihr schon mal gehört? Nee, war. Ihr hört ja keine Podcasts. Das Wettbrötchen vom Axel und vom Basti. Ich habe diese Woche, weil ich alleine auf der... Singen die mit und alles? Nee, das sind die von Sky 90. Nee, halt von 93. Das war wirklich jetzt keine Absicht. Das war wirklich ein zufälliger Versprecher. Nee, das war doch Flipchki und Flipchart und Schnippi. Nee, das ist von Fohlencast. Um die, ja. Ja, aber die singen doch, denke ich. Ja, die haben heute auch wieder gesungen. Die saßen im Mediamarkt. Pocho. Ja, habe ich gehört, dass die Mediamarkt waren. Ja, waren im Mediamarkt und haben sie auch wieder gesungen und haben versucht, Leute zu animieren, mitzusingen. Und was ganz schlimm ist, sie machen ja eine Aktion zusammen mit dem Mediamarkt. Die nennt sich, hätte auch von dir kommen können, Gröliche Weihnachten. Aha. Ja, und du musst praktisch irgendwas grölen, was mit Mediamarkt zu tun hat oder mit, ja, also zum Beispiel so, was weiß ich, schmeiß mir... Ich bin doch nicht blöd! Nee, eher sowas wie, schmeiß mir den Fernseher her oder sowas, ja, ja, so ein Quatsch halt. Und dann kriegst du einen 100-Euro-Gutschein vom Mediamarkt, wenn es den Herrschaften gefällt. Und dass sich da die Leute nicht so doof sind, wegen 100 Euro sich so zum August zu machen, ja, das ist schon manchmal, also da du kann es sich umsonst zum August, wenn du bei dem Hotel anrufst, dann denken die Leute auch. Wieso, wer macht das? Ja, keine Ahnung. Das ist ein persönliches Anliegen, Potto. Ja. Stell dir mal vor, wir würden den Podcast-Preis gewinnen. Ja, dann wäre das so. Ja, das sagst du so einfach. Das ist für uns, pass mal auf, selbst wenn jeder unserer Hörer abstimmen würde, wären wir immer noch nicht in den Top 100. Ja, ja, so. Mag sein. Deswegen müssen wir halt eben andere Mittel hier irgendwie an den Start bringen. Und ich dachte, einfach mal den klassischen Schwanzvergleich mit dem Typ einfach anlegen. Du kommst immer mit deinem Schwanzvergleich hier. Das muss ja wirklich. Ja, wenn du 46 Zentimeter hast, dann musst du die auch mal draufstellen. Ach du, jetzt wird's aber wirklich. Letztes Mal, wo ich mir über Penislängen Gedanken gemacht habe, war ich 12. Ja, siehst du. Und da war wirklich noch. Da bringe ich dich schon mal wieder in deine Kindheit zurück. Schön. Ja, es war aber nicht schön. Also ich freue mich jetzt schon auf Dieter in Bremen. Nehmen wir eigentlich ein Dreierzimmer? Da, auf keinen Fall. Ich will auf jeden Fall ein Einzelzimmer, wenn es dazu kommt. Ich möchte mit niemandem zusammen auf dem Zimmer sein. Aber Kacken steht. Übrigens, ich habe zum Pocho gerade schon gesagt, bei Dieter 300, da wird es soweit kommen, ich gehe einen Schritt weiter, da kacke ich in der Flasche. Ja, da habe ich mit Philipp Jordan im letzten Podcast drüber gesprochen, ob das theoretisch möglich wäre, wenn man ein Abführmittel nimmt, dass man also als Trucker nicht nur in die Flasche pissen kann, sondern einfach auch scheißen, weil es müsste theoretisch möglich sein. Man muss halt wirklich nur das Loch treffen. Also das sollte man vorher vielleicht mit einer Flöte üben oder so, dass man sich immer, also dass man einfach blind weiß, wo man hinhalten muss sozusagen. Ja, ja, und aber dann die Flasche unten ansetzen und feuerfrei. Du weißt ja, wenn ein guter Ton kommt, weißt du, dass du getroffen hast. Ja, genau. Also ich kann da wirklich nur aus einfach aus Wissen jedem raten, mal da Nestie-Flaschen nimmt, weil du weißt halt nicht, wie die Konsistenz ist, ne? Du nimmst einfach einen Trichter. Das ist es eigentlich. Du nimmst dir einen Trichter. Der Trichter kommt in die Flasche rein und setzt dich dann so. Du kannst dich natürlich nicht richtig, wenn du da im Truck sitzt, kannst du ja nicht richtig aufstehen. Also musst du so leicht zur Seite. Ah, dann. Und dann einfach, ja, das ist halt wirklich wichtig, dass es sehr flüssig ist. Weil wenn's zu fest ist, dann wird's schwierig. Dann musst du rechts ranfahren. Und dann sieht dich ja auch jeder. Weißt du, du kannst ja nicht da irgendwie deine Gardinen zuziehen. Das hast du Gardinen gepackt? Ja, so ein Vorhang halt. Ach, schön. Haben die Muster? So Herzchen oder Blümchen, nee. Ne? Haben die? Nee. Schwarz sind die bei dir. Ja. Ja, klar, weiß ich doch. Kann ich Black sogar. Deep Black, natürlich. Ja. Ja, das brauchst du, wenn du, also ich schlafe ja nie irgendwie in so einer blöden Kabine, aber wenn du da drinnen mal pennen musst oder so, bist du froh, wenn du eine Gardine hast. Wurdest du schon mal ausgeraubt? Nee. Schade. Ja, denke ich mir auch jeden Tag. Gibt halt noch Ziele, die man erreichen muss. Und hast du schon mal eine Trucker-Muschi benutzt? Wieso? Ja, weil ich die nur vom Hörensagen kenne. Also ich kenne die halt an so Automaten. Wenn du an Automaten? Kino, wenn du im Kino kacken bist. Ach, meinst so was meinst du? Ich dachte, du meinst... Eine Trucker-Muschi ist eine Thermoflasche mit Met drin. Ja, genau. Was? Ja. Das ist eigentlich umgangssprachlich eine Trucker-Muschi. Das glaube ich nicht, das habe ich noch nie gehört. Ja, ich auch nicht. Nee, sowas habe ich noch nicht benutzt. Das wäre mir auch viel zu umständlich da. Also, nee, muss ja auch einer sauber machen danach und so, das ist ja nicht... Ja, also wer auf so einen Quatsch gekommen ist, also ich meine, es gibt inzwischen wirklich genügend günstige Prozesse. Ach, das haben wirklich Leute gemacht, eine Thermospfanne mit reingefüllt und dann. Also es wird mir keiner erzählen, weil die meisten werden da nicht besonders offen sein mit diesem Thema, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere auf verrückte Ideen kommt, ja. Ich meine, die sitzen halt ziemlich lange und fahren geradeaus. Also das ist schon genügend Zeit da, um sich Gedanken zu machen. Ja. Dass wir mal den Gringo in die Sendung kriegen? Nee, da habe ich nicht so viel Lust drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das Ding ist, dass, was mir wirklich aufgefallen ist, dass die ganzen Sexshops an Autobahnen, die sind vom Aussterben bedroht. Ist natürlich auch eine direkte Folge von YouPorn und Co. Ja. Weil früher war es halt wirklich so, dass wenn die da mal ordentlich sich einen wegschnabulieren wollten, dann mussten die ja auch in so ein Pornokino gehen. Und die konnten natürlich mit ihren riesen LKWs nicht irgendwo jetzt in Berlin direkt am Kudamm anhalten und da ins Pornokino latschen, sondern es müsste praktisch direkt an den Autobahnen dafür gesorgt werden, dass der Trucker von heute und oder in dem Fall dann von gestern sich ordentlich einen wegheulen kann. Deswegen aber gab dafür gibt es doch jetzt, Entschuldigung. Sexshops, ja. Gab es Sexshops mit Kabinen. Aber dafür gibt es doch auf ab 18.de die Kategorie Quickficker. Da findet doch jeder Trucker auch was auf dem nächsten Rastplatz. Quickficker? Hab ich noch nie gehört. Was soll das sein? Tinder für Bescheuerte oder was ist ja, so das? Da findest du halt schnell was auf dem Parkplatz um die Ecke, ne? Ach, auf die also Trucker gut. Unter sich oder wie? Nein, was es wirklich mal gab, waren früher so in einschlägigen Truckerkneipen, dass sich da irgendwelche Frauen halt ein bisschen Geld dazu verdient haben. Also ich habe das nie miterlebt, aber diese Geschichten gibt es halt. Weiß natürlich auch nicht, ob es stimmt. Ich meine, die meisten Leute, die ich sag mal so, wirklich Tag und Nacht auf ihrem Bock sitzen, sind halt absolute Loser. So, und die müssen sich das irgendwie wahrscheinlich, ich möchte mal sagen, ja, schönreden. Und dann gibt es vielleicht Geschichten, die so eher auf Kassette abliefen als in der Realität. Ja, weil die gab es ja auch noch, diese komischen Kassetten. Weil es hieß zum Beispiel bei mir hier mal in der Nähe, gibt es einen Autohof und da wurde immer gesagt, da sitzen die Truckernutten drinne. So, und da bin ich nicht nur einmal hingefahren, um zu schauen, ob das stimmt. Und ich habe nie auch nur eine Frau da sitzen sehen. Ja, und dann sind wir da immer durch den Shop gelatscht und haben uns Zeitschriften angeschaut. Zunächst häufig waren es Autozeitschriften. Und dann irgendwann, weil mein Kumpel sich tätowieren lassen wollte, haben wir so Tattoo-Zeitschriften angeschaut. Bis 1998 war das einfach noch nicht so möglich, dass man sich im Internet die verschiedenen Möglichkeiten raussucht. Ja. Bist du tätowiert, Ricky? Nein, ich habe absolut null Tätowierungen am Körper. Es gäbe auch nur eine, die ich mir, ein Tattoo, was ich mir stechen lassen würde, ist mir aber zu teuer und jetzt finde ich es dann auch albern in meinem Alter. Ja, was aber, aufs Glied? Nee, auf dem Rücken. Tja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Liverpool gegen Bayern München. Oh, schön. What a draw, wird sich Niko Kovac gedacht haben. Ich habe auf FC Bayern TV dann, das war auch schön, ich habe auf unserer Spülmaschine, habe ich auf dem Handy Sky Sport News HD mit Kaishi Dittmann, habe ich die Auslosung geguckt. Warum nicht auf The Zone? Ist das was gegen mich, jetzt wo ich offiziell Redakteur bin? Ich wusste nicht, dass das so auch läuft. Ja, also da kann man ja mal nachgucken, Chris. Ricky, ich muss dir jetzt das Herz, glaube ich, brechen. Ich weiß, du hast kein Herz und ich könnte es ja auch niemals brechen, aber habe ich gekündigt. Manche denken. Bei The Zone, ja, gut. Ja. Kann ich mir auch vollziehen. Ja, wie guckst denn du jetzt Fußball, wenn du kein Sky mehr hast? Darüber reden wir, wenn die Sendung vorbei ist. Ach so, hast du was Illegales gefunden? Nein, ich habe nichts Illegales. Damit kann sich das Sky England Dingsbums da über ein VPN shoppen. Ich spiele die Spiele nach im Garten jetzt. Ja, hast du da drauf und dann Hannover 96 Talent da an der Angel. Könnte ja mal tolle Aktionen nachstellen. Ja. Übrigens. Und wie Tennis moderieren am besten. Ja, da ist mal, da gebe ich dir die Nummer. Ich habe einen Bekannten, der fliegt am 5. Februar fliegt er nach Kenia und macht da eine Fußballakademie auf. In Kenia, das ist so auf Aufbau Kenia mäßig. Um die Kinder mal so ein bisschen von der Straße zu holen, mit denen ein bisschen zu bolzen und die ein bisschen aufzuklären. Finde ich ganz interessant, muss ich sagen. Das ist der Stefan, ist ein guter. Ja. Aber jetzt nochmal zu der Auslosung. Ich habe dann am Nachmittag darauf habe ich auch FC Bayern TV geguckt und da war Brazzo da und auch ich glaube, es ist ein neuer, nicht Manuel, sondern ein neuer Moderator von FC Bayern TV mit so einer Hasenscharte. Sieht unfassbar dämlich aus. Ja, auch wegen der Hasenscharte. Gib's zu. Gegen wen spielt Tottenham? Ich glaube Dortmund, ne? Richtig. Und ja, da hat der Typ vom FC Bayern TV gesagt, als dann Tottenham gegen Dortmund gelost wurde, na, das ist ja ein Freilos. Und Brazzo guckt ihn an. Er wollte wahrscheinlich sagen, bist du behindert? Sind eigentlich ziemlich gut, so, ne? Glaube ich, Dritter sind die, ne? Die sind richtig, Dritter. Ja. Und da habe ich auch noch gedacht, aha, naja gut, also dann moderieren wir weiter deine Bayern-Sendung da. Aber wollen wir ein bisschen, ich hab Bock drauf, auf die Champions-League-Auslosung ein bisschen zu reden. Und vor allen Dingen auch gegen das Todeslos. Über die Auslosung? Nein, nicht gegen die, sondern gegen die Partien, gegen die Matchups. Die Reaktion von Brazzo war einfach ein Tor. Leichtes, ach so, nee. Leichtes auf den, er hat da, als das gelost wurde, hat er so auf den Tisch gehauen, so nach dem Motto, ach verdammt. Weil das war dann das vorletzte Los und dann war halt klar, dass Bayern auf Liverpool trifft und das war dann irgendwie Porto gegen wen spielt Porto? Gegen irgend sowas, ne? Das war halt eine Partie, wo du dir denkst, Lyon gegen Porto, glaube ich, wo du denkst, ah verdammt. So, das hat ihn richtig aufgeregt, den Brazzo, dass wir nicht irgendwie gegen Lyon oder sowas spielen. Und ich glaube, weil Potsch und ich in der Pre-Show auch schon darüber geredet haben, weil er mich fragte, wer denn neuer Trainer wird in der neuen Saison vom FC Bayern München. Ich glaube, es bleibt Kovac, eben weil dann Rummenigge und Hoeneß sich selbst die Pistole in die Rübe semmeln, weil das ist halt eine Bankrotterklärung, wenn sie den Trainer jetzt entlassen. Aber ich glaube, man muss jetzt wirklich davon ausgehen, dass man im Achtelfinale der Champions League ausscheidet gegen eben eine der heißesten Mannschaften. Ich würde sagen, Liverpool, City, PSG und Barca sind so die vier heißesten Raketen, die es gerade im Weltfußball gibt und vielleicht auch Liverpool und City noch mal ein bisschen vor den anderen beiden. Ich finde, du schiebst das so einfach weg. Ich glaube, dass wenn Bayern Gladbach habe ich natürlich vergessen, Entschuldigung. Wenn Bayern im Achtelfinale sang- und klanglos ausscheidet und wenn ich die Geschwindigkeiten der Spieler miteinander vergleiche, Abwehrspieler und Angriffsspieler von Liverpool, dann glaube ich, könnte das passieren. Dann reden wir dann noch mal weiter, wie lange Kovac noch Trainer ist. Ich muss aber jetzt wirklich mal sagen, um auch nach langer Zeit mal wieder was Positives über diesen Verein zu sagen, die Aufstellung, wie wir am, ja, egal gegen Hannover, aber als ich die Aufstellung gesehen habe, ich meine, das ist eigentlich dann doch schon ganz geil mit Kömann links und mit Gnabry rechts. Da ist schon ganz geil, mit Thiago dann auf einen für sich neu entdeckten Sechs, so, er spielt ja ein bisschen defensiver. Das ist eigentlich schon ganz geil, wenn ich mir dann vorstelle, dass auf der 10 wundersamerweise dann irgendwann auch mal ein Rammes spielen sollte, finde ich das mit Lewandowski, Gnabry, Coman, Thiago und Goretzka dahinter, da finde ich schon gar nicht so schlecht. Also wenn du jetzt gerade von Geschwindigkeit redest. Ja gut, okay, aber ich finde in letzter Zeit ist es halt so und fühle ich da mich persönlich angegriffen, das ist einfach nur ein Angriff gegen den Verein. Es wird immer dann, natürlich ist das ist wie der Kommunismus. Und auf dem Papier sieht das ganz gut aus. Ja, aber es sieht doch auf dem Papier auch ganz gut aus. Natürlich sind die Spieler, die du gerade genannt hast, echt klasse zusammen. Aber wann sind die mal zusammen fit? Ja, das muss natürlich passieren. Ich gehe natürlich von dieser Situation aus, dass alle fit sind, ne? Also wenn wirklich der Fall eintreten sollte, dass Thiago fit bleiben sollte, Coman und auch Gnabry sind ja beide. Aber du sprichst genau von den Spielern, die sich beim Betreten des Platzes schon halb das Bein brechen. Ja, da hast du ja völlig recht. Sowohl Gnabry als auch Coman, als auch, wer war der Dritte, den du genannt hast? Thiago, genau. Kühlmann bitte, Lothar Matthäuser Kühlmann. Ja, die brechen sich doch wirklich das Bein schon beim Laufen auf dem Platz. Da gebe ich dir doch absolut recht, aber sollte es wirklich diesen absurden Gedanken oder diesen absurden Fall geben, dass alle vier fit sind, dann ist es jetzt nicht so, als wenn Liverpool uns vernichtet. Ich glaube schon, dass wir, wie Kovac gesagt hat, dass wir eventuell auch, dass die Möglichkeit besteht, dass wir rausgehen in dieser Partie, rausgehen. Aber ich rede ja auch gar nicht von der offensiven Grundsätzlich, also von es Bayern. Ist ja nicht so, dass mit Kimmich und mit Alaba und mit Süle plus da irgendeinem alten Opi, der dann steht, dass es jetzt völlige Pfeifen sind. Also tun sie mal, also. Ja, aber Ponschi. Du hast es doch gerade gesagt. Irgendeinem alten Opi und Süle. Die können doch nicht, kann ja sein, dass der Süle ein guter Spieler für die Bundesliga ist. Mag ja sein, ich lasse mich da ja auch gerne eines Besseren belehren. Aber können die reißen doch beide, dieser Opi und dieser Süle reißen doch beide nichts gegen einen potenziellen Stürmer von irgendeinem potenziellen Stürmer von Liverpool. Ja, also dann sag mir mal eine Defensive, die Mo Salah, Firmino und auch Mané. Übrigens, Mané von den dreien momentan der absolut heißeste Bursche. Also finde ich unglaublich, den Typen. Mal gespannt, ob der nächstes Jahr da auch noch spielt. Sagen wir mal eine Verteidigung, die komplett ausschalten, gibt's halt nicht. Ja, richtig. Darum waren die letztes Jahr auch im Finale, richtig. Ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst. Ich will dir einfach nur reelle Fakten hier auf den Tisch legen, dass wir da... Ich rede mir die Welt doch auch nicht schön, Potsche. Wenn wir da ausscheiden, scheiden wir aus. Und gegen Liverpool ist das ja, völlig okay. Ja, und da kommen wir halt auf den Moment. Ich habe ja auch meine Meinung zu Kovac geändert, weil ich wirklich seine charakterliche Darstellung an manchen Stellen echt stark finde und so. Aber du musst dir doch nur mal die Situation vorstellen. Man hat sich... Was da daraus entsteht, wenn du so früh ausscheidest? Und das wird alles einfach so... Da vor sich hergeschoben, finde ich ein bisschen. Und das finde ich halt so gefährlich. Ich will dich mit der Aussage eigentlich nur ein bisschen kitzeln und fragen, nehme ich das nur so wahr oder ist das wirklich so? Dass das einfach so hingenommen wird, wie du es gerade gesagt hast. Dass wir unsere Probleme vor uns wegschieben. Ja, so habe ich so ein bisschen das Gefühl. Naja, handeln. Das konntet ihr doch sonst so gut. Ja, das machen wir ja auch im Sommer, aber ich finde es völlig in Ordnung, wenn wir im Winter da jetzt. Ja, das Handeln jetzt ist aber zum Beispiel, dass man sagt, dass Brazu Salihamidžić sich emanzipieren soll. Das finde ich besonders stark, wenn man jemandem in der Position sagt, du darfst dich jetzt mal emanzipieren. Der hat für mich schon so viel geleistet in seinem ersten Jahr, wie sonst kein Sportdirektor vor ihm, ist meine Meinung. Ja, okay, danke. Mehr muss man dazu auch nicht sagen. Nein, du hast ja völlig recht, aber dagegen kannst du doch auch, ja, gegen Virgil van Dijk kann man möglicherweise relativ wenig momentan sagen, weil das einer der besten Innenverteidiger ist, die gerade diesen Sport ausüben. Aber so ein Lovren oder dieser Arnold, der Außenverteidiger von Liverpool, das ist jetzt nicht so, als wenn das unmöglich wäre. Sind ja auch immer noch, es sind ja keine Blinden bei den Bayern. Also, nein, habe ich auch nicht gesagt. Ich möchte ja nicht Fakten auf den Tisch legen, warum wir gewinnen werden. Ich möchte nur Fakten auf den Tisch legen, warum wir da nicht 6-0 vom Platz gehen. Ja. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass die 6-0 vom Platz gehen werden. Den Alisson Becker, dem hau ich auch nochmal in die Fresse. Ja. Warum? Ist ja so, ja. Also, Ricky, wie siehst du denn das? Also ich glaube, wir alle drei sind derselben Meinung, dass durchaus, um es à la Kovac zu sagen, dass wir da rausgehen aus dieser Partie. Naja, so aber würde ich jetzt nicht sagen. Nee, das meine ich ja. Also 60-40? Das sind halt alles Mannschaften, die sich jederzeit gegenseitig schlagen können, die jetzt da noch übrig sind. Außer vielleicht jetzt so, ja, so Mannschaften wie Porto oder Lyon sind wahrscheinlich dann eher ja, etwas geringer zu bewerten. Aber der Rest, Schalke, würde ich auch noch zu den Mannschaften dazu zählen, die jetzt nicht so viele Chancen haben, hier was zu holen. Aber selbst Ajax traue ich zu, bis ins Halbfinale zu kommen mit ihrer Mannschaft, wenn sie die jetzt noch über den Winter zusammenhalten können. Scheint ja so. Da hat ja Ajax jetzt wohl gesagt, dass die beiden, Frenkie de Jong und De Ligt, der Golden Boy, dass die ja wohl erstmal bleiben, also dass die nicht im Winter verkauft werden. Bayern war stark, das war auch ein geiles Spiel, das 3-3, ne? Bayern. Also sprichst du jetzt darauf an, dass Brazzo und Kovac diametrale Aussagen getroffen haben? Nee, ich wie ich gesagt habe, ich fand das Spiel geil. Kovac hat gesagt, ich habe gar nichts danach wirklich verfolgt, was. Ja, Kovac hat ja gesagt, dass das Spiel eine Sensation war. Ja, und Brazzo hat gesagt, ja. Es war eine Katastrophe. Ja, gut, passiert halt. Ich verstehe diese Diskussion gar nicht. Das Spiel war doch wohl geil. Ja, dass die Defensive der Bayern eine Katastrophe war, da gehe ich mit. Und ich finde, dass das nicht zwei Aussagen sind, die sich kannibalisieren gegenseitig, sondern das sind einfach zwei ergänzende Aussagen. Das Spiel als solches für einen Fußballfan. Du findest in jeder Suppe ein Haar, wenn du willst. Ja, Ach, Mensch, wenn ich so weise wäre wie du, Mann. Ja, meine. Also sind wir uns einig, Bayern gewinnt die Champions League, ja? Ja, mit null Gegentoren bis zum Ende. Ja, ganz im Ernst, ey. Ja, besonders Manuel Neuer, der ist richtig stark im Moment. Ja, der hat ja durchaus Potenzial. Wir können jetzt über Neuer hin und her und keine Ahnung, ja, dass der in einem Loch ist, da sind wir uns einig. Aber dass ja, aber er gut, durchaus dass er schon Potenzial gesetzt hat, ist für die Nationalmannschaft. Ne? Dass er durchaus Potenzial hat, in der Kreisklasse gut zu spielen. Ja, das hat doch nie einer bezweifelt. Muss doch nicht alles direkt so hinstellen. Nur wenn einer schwarz sagt, ist das andere, ist das auch nicht direkt weiß. Ich fühle mich ja selber schlecht. Ich fühle mich ja selber schlecht, diesen Verein momentan irgendwie gut zu reden. Aber ich versuche ja einfach nur zu verteidigen, dass es nicht ganz alles so scheiße ist. Und ich muss leider sagen, Lewandowski in der aktuellen Form mit 8 Toren in der Vorrunde, der ist immer ein Faktor und der kann immer da einen reinwichsen, auch ja, gegen den Alisson Becker, den alten Penner. Ja. Also weiß ich jetzt nicht. Finale ist Bayern Schalke für mich gesetzt. Danke. Gegen City müssen die jetzt, ne? Vicky, bist du noch bei uns? Ich lasse euch jetzt erstmal austoben. Bis deine fachliche Meinung kommt, die ja, unsere völlig bis ich das Ganze mal richtig analytisch zusammenfasse, was da passieren wird bitte. Im Februar. Ja, nach den von mir studierten Bildern ergibt sich folgendes Bild. Ja. Die Bayern haben natürlich ein eklatantes Tempo-Defizit, wie man hier fälschlicherweise im Schwabenland sagt, aber ich möchte mich immer mit meiner Art zu sprechen auch ein bisschen an die einfachen Menschen richten. Also wenn Liverpool so spielt wie am Wochenende gegen Manchester, ja, wenn die so loslegen, ja, dann wird das glaube ich, ein ganz, ganz, ganz dunkler Tag. Möchte ich schon sagen, nicht nur dunkle Stunden, es wird ein ganz dunkler Tag für den FC Bayern München und für Nico Kovac. Aber andererseits sind es halt die Bayern, die dann manchmal auch das Glück und auch das Können haben, selbst in solchen Spielen, wo sie dann vielleicht vermeintlich erstmal gegen die Wand gespielt werden, irgendwann durch Zufall so ein 1:1 zu machen und man wird dann danach sagen, Liverpool hätte das Spiel eigentlich locker 3:0 gewinnen müssen, aber sie haben es versäumt, das Zweite zu machen und Bayern ja macht halt, weiß ich nicht, in den letzten 10 Minuten irgendwie noch ein Tor und dann fahren die mit 1:1 zurück nach München. Ist doch so, oder? Bayern spielt das... Wir spielen haben das Rückspiel in München, genau. Was natürlich ein Faktor ist, absolut. So, ja, rein statistisch nicht. Also da gibt es, habe ich jetzt erst neulich bei der BBC nämlich gelesen, dazu gibt es statistische Erhebungen. Ja, ich sag dir gleich, warum ich es bei der BBC gelesen habe, weil ich fand es nämlich sehr interessant, wie die Wahrnehmung ist, vor allem im Spiel. Aber ist das nicht so eine Kategorie bei X-Hamster? Dortmund. Ja, ne? Big Black Cock. Hast du dich doch wieder verklickt, Vicky. Jetzt haben wir dich aber. Now we got you. Entschuldigung. In jedem Fall kann ich mir vorstellen, dass Bayern München dann im Rückspiel vielleicht irgendwie dann doch, ich möchte nicht sagen, das Wunder möglich macht, aber ich würde die nicht abschreiben. Es bleibt Bayern München. Aber was da auf Bayern München zukommt, das hat sich schon gewaschen. Und wenn die ihre Chancen machen, weil das ist das größte Problem bei Liverpool, die müssten eigentlich noch mehr Tore schießen, als sie überhaupt schon so erzielen, weil sie einfach viele Chancen immer liegen lassen. Gerade Mané, ne? Dann wird's problematisch für Bayern München, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Und jetzt kann ich kurz erklären, warum habe ich das auf der Seite der BBC gelesen? Weil ich einfach mal wissen wollte, wie die Engländer Dortmund aktuell einschätzen. Und da ist es nämlich schon so, dass die meisten der Meinung sind, also ich habe einen Podcast gehört und 2 Webseiten besucht und da war die Meinung, dass Tottenham schon leicht die Nase vor Dortmund haben dürfte. So, also das ist trotzdem ja ein definitiv schwerer Gegner, aber mein Eindruck war, dass die englischen Fachexperten Tottenham da durchaus Chancen zu rechnen, dass sie in die nächste Runde kommen. Liegt natürlich auch daran, dass die schon mal gegeneinander gespielt haben und da sah Dortmund nicht besonders gut aus, aber das war halt auch unter Peter Bosch und ja, das war Katastrophenfußball. Was ich aber schön fand, war, dass einer der Journalisten gemeint hat, dass der Schlüsselspieler sehr wahrscheinlich Marco Reus sein wird. Also er war sich sicher, wenn der fit bleibt und einfach durch diese Saison gehen kann und dann auch im Februar und im März spielen kann, dann wird's extrem schwer für Tottenham was zu holen. Und sollte der ausfallen, also es hat sich wirklich so angehört, als ob mit Reus das Weiterkommen ja mehr oder weniger steht und fällt für Dortmund. Fand ich schon interessant. welche hohe Meinung da vorherrscht. Man muss natürlich, man muss gucken, wie die Akanjis und Diallos den Harry Kane da hinten in Griff bekommen. Das ist natürlich der ultimative X-Faktor. Was bei Dortmund Reus ist, ist wahrscheinlich, ja, Dele Alli fällt mir da noch ein, ne? Und natürlich der Eriksen. Aber Harry Kane ist schon, wenn du den in den Griff kriegst, ist der schon so ein bisschen der Zahn gezogen, muss ich sagen. Der ist ja auch spielerisch stark. Also nicht, dass er da immer knipst. Wenn ich da die Zusammenfassung bei DAZN sehe, der ist schon ein guter Fußballer für seine Größe. Ja, kicken kann er. Das kann man definitiv nicht von der Hand weisen. Das ist richtig. Ja, auf jeden Fall, das sind zwei Duelle. Bei Tottenham? Bitte? Wen seht ihr davor bei Dortmund-Tottenham? Dortmund davor. Ich habe da keinen direkten Favoriten. Das ist für mich ein absolutes Duell auf Augenhöhe. Das ist ein 50-50-Ding, wie Susi Zork gesagt hat, ne? Ja, dem würde ich zustimmen. Also für mich sind da wirklich zwei Mannschaften, die auch so vom Umfeld gut zueinander passen. Ja, das ist eigentlich ein schönes Achtelfinalduell, muss ich und sagen. Und es kann schon so weit sein, dass sie dann auch endlich in der White Hart Lane spielen können, ne? Ja, also ich weiß nicht, wie das Stadion heißt, aber eben im Neuen. Ja, genau. Also die spielen ja gerade noch im Wembley, weil das immer noch nicht fertig ist, da ihr Stadion. Aber es sieht wohl danach aus, dass es dann wohl im Februar schon soweit sein könnte, dass sie dann da, wäre natürlich krass, eine Eröffnungsspiel. In dem englischsprachigen Podcast haben sie heute gesagt, dass es eher im Wembley-Stadion stattfinden wird. Okay. Aber ich kann es natürlich jetzt nicht so richtig einschätzen. Es geht da wohl noch um, das habe ich nicht verstanden, bevor ich jetzt irgendeine Scheiße erzähle. Auf jeden Fall hat der gemeint, dass es sehr wahrscheinlich noch nicht so sein wird. Oder was heißt sehr wahrscheinlich? Er glaubt nicht, dass es so weit sein wird, dass man da schon im Stadion spielen kann. Warum auch immer, habe ich nicht ganz verstanden. Ich kann ja mal andeuten, was ich meine, verstanden zu haben, nämlich, dass es da um irgendwelche Auflagen geht, die dann erfüllt werden müssen, wenn du in der Champions League spielst oder so. Das war das, glaube ich, was er damit zum Ausdruck bringen wollte. Ob das nun wirklich so ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, aber da sehe ich also keinen klaren Favoriten bei Tottenham gegen Dortmund. Ist für mich alles möglich. Mhm. Mit Sicherheit ein Vorteil, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, dass Dortmund nachlegen kann zu Hause, weil ich glaube wirklich bei so Mannschaften wie Dortmund macht das einen extremen Unterschied aus, wenn du da halt im Westfalenstadion stehst. Auch wenn, wie gesagt, die BBC ja genau das widerlegt hat und Statistiken präsentiert hat, dass es wirklich eigentlich Titte ist, wer jetzt das erste oder wer Heimrecht hat, aber ich möchte mal sagen, wenn du da mit einem Unentschieden aus Tottenham zurückfährst und dann steht da die Wand, die gelbe Wand hinter dir, das ist schon nochmal anders, als wenn du jetzt, ich weiß nicht, in Leipzig spielen musst zum Beispiel. Das ist ein guter Punkt, dass wahrscheinlich der Faktor Rückspielheim bei Dortmund ein größerer ist als bei den Bayern. Ja, die haben ja keine richtigen Fans. Das ist ja das meine ich ja eben. Ist ja völlig absurd. Also, naja, gut. Ich hasse der FC Bayern. Ich versuche immer nur alles schlecht zu machen, was beim FC Bayern passiert. Das gelingt dir aber auch. Das ist ein ganz, ganz schlimmer Verein für mich. Und wo ich heute gelesen habe, dass sich der Hoeneß schon wieder 4 Jahre wählen lassen hat und du vorhin gesagt hast, wir hatten das gesagt, dass wenn man Kovac entlässt, dass das mehr oder weniger dann auch... Ich habe das gesagt. Ja, siehst du? Und ich glaube, da geben die einen Fick drauf. Weil sie ja der Meinung sind, dass sie den Laden hier im Griff haben und das Beste sind, was dem FC Bayern passieren kann. Deswegen, die entlassen den halt, präsentieren einen neuen und dann geht's weiter. War ja nicht ihr Fehler. Das war der falsche Fehler. Ich möchte Mourinho bei Bayern sehen, ey. Ja, das wäre so schön. Das wäre schön, ja, sagst du. Das wäre so schön, weil so ein selbstüberschätzter Typ, der würde da so geil reinpassen. Ich würde das so feiern. Ja, aber er dürfte keinen Erfolg haben. Es müsste total im Bach untergehen. So, das wird aber wahrscheinlich nicht passieren. Natürlich nicht. Die Mannschaft ist einfach viel zu gut, um wirklich da richtige Probleme zu bekommen über eine ganze Saison. Werden am Ende um die Meisterschaft und weiter so mitspielen. Ja, klar, machen sie aber, ja jetzt schon. Also nur 9 Punkte Rückstand ist ja jetzt wirklich nicht die Welt. Muss ich ja ganz einfach mal so sagen. Du hast ja. Nee, vor allen Dingen muss man das ja auch dann so sehen. 9 Punkte natürlich, da muss Dortmund 3-mal nicht punkten, Bayern 3-mal gewinnen. Naja, aber erstmal muss Dortmund 2-mal nicht punkten, weil es gibt ja noch ein Rückspiel zwischen München und Dortmund und das kannst du ja dann auch nutzen, um. So sieht es nämlich mal aus und ich glaube, wenn Dortmund mal wirklich 2-mal Punkte lässt und Bayern gewinnt, dann fangen die an zu denken, weil die halt sehr jung sind. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, dass diese 9 Punkte auf dem Papier 9 Punkte sind, aber in den Köpfen weniger sind. Ich glaube, die sind alle Profis. Ja, und der Favre, der wird schon das Ganze richtig einzuschätzen wissen und alles, was jetzt gerade passiert in Dortmund, ist doch ein Gewinn, weil keiner von denen da gedacht hat, dass die ja jetzt zu diesem Zeitpunkt mit 9 Punkten vor Bayern München Tabellenerster sind. Also selbst wenn die jetzt Dritter wären, glaube ich nicht, dass man mit den bisher gezeigten Leistungen da großartig unzufrieden wäre. Natürlich, wenn es dann im März langsam interessant wird, wer jetzt Meister wird und so, dann kann das wieder eine Rolle spielen mit dem Kopf, da bin ich bei dir. Aber jetzt erstmal bis dahin mal abwarten. Und also, ich würde auch die Prognose abgeben, dass wenn Favre in den letzten zwei Spieltagen noch die Meisterschaft aus der Hand gibt, dann hängt er sich. Wieso? Weil der ist ja so psychisch labil, der Typ. Na gut, das lassen wir mal so stehen und warten dann, ob es wirklich so ist. Das, ja, es wird spannend. Ja, die restlichen Lose kurz durchgegangen und wir machen den letzten Deutschen noch und danach die anderen. Wer spielt denn noch in der Champions League? Schalke gegen Sané. Ach so, ja gut, das ist ja, das kann sie ja nie ernst nehmen. Das ist ja wie wenn jetzt, sag ich mal, so ein DTM-Auto plötzlich in der Formel 1 mitfahren will. Also, ganz ehrlich, ich hoffe einfach, dass es nicht ganz so schlimm wird für Schalke und der Leroy Sané etwas, ja, etwas noch übrig hat für seinen Ausbildungsverein. Man kann es ihm, man kann es den Schalkern nur wünschen. Ja, der das Gündogan ist auch dabei. Als Ex-Dortmunder, vielleicht will es der den erst richtig zeigen. Der Gündogan, als Ex-Dortmunder möchte der bestimmt auch nochmal seine Duftmarke auf Schalke hinterlassen. Bestimmt wohl. Ja, da sehe ich wenig Chancen für Schalke, aber das ist, denke ich mal, jetzt keine große Überraschung. Manchester United gegen Paris, da bin ich gespannt, weil so auf dem Papier ist für mich Paris natürlich klarer Favorit, aber sportlich Manchester auch. Hat mich jetzt schon ein paar Mal überrascht in dieser Champions League Saison, also gerade das Spiel gegen Turin, da kann man natürlich sagen, Glück, aber am Ende muss man trotzdem erstmal dann in Turin gewinnen, die jetzt nicht dafür bekannt sind, ständig Gegentore zu fangen. Ja. Also das ist, die haben schon eine gewisse Qualität, dazu kommt, dass es jetzt wahrscheinlich dann einen neuen Trainer geben wird, das wird auch nochmal so ein paar Blockaden lösen, um es mal vornehm auszudrücken. Ja, also das würde ich noch nicht als entschieden ansehen, das Duell. Wenngleich Paris für mich hier natürlich der Favorit ist in dem Spiel. Das ist bei mir auch, ja. Mal gucken, wer der neue Trainer wird und was der neue Trainer neu macht. Ob er da wirklich ein paar von dir genannte Blockaden lösen kann. Ich glaube schon, dass natürlich weitaus mehr Potenzial in diesem Kader steckt, als das, was gerade abgerufen wird. Aber ich glaube schon, dass Paris da... Ja, da kommt ja jetzt erstmal, so wie ich das verstanden habe, kein richtig neuer Trainer, sondern wird erstmal so eine Aushilfslösung gesucht. Genau, sowas wie bei Real Madrid so ein bisschen, ne? Der Bayern-Schreck soll es ja wohl werden angeblich. Ich will es nicht aussprechen. 1999 gab es einen Spieler, der ganz entscheidend dazu beigetragen hat. Ach so, das kann ich mir nicht dran erinnern. Deswegen, ich kann es nochmal auf den Punkt bringen. Er ist kein Engländer. Ja. Solskjaer, der soll jetzt den Laden übernehmen. Wie heißt er nochmal? Ole Gunnar, haben noch nie gehört. Ja, Solskjaer soll es werden. Aber mal gucken, ob es dann wirklich auch so ist. Poccio, was denkst du? Ja, ich weiß nicht, warum man Paris jetzt so als absoluten Favoriten da reinstellt. Ich gebe euch recht, dass die da wirklich wahrscheinlich von den Einzelspielern her, obwohl auch selbst da sind sie nicht wirklich besser. Ich sehe da auch vielleicht schon so eher so ein 50-50-Spiel, von daher auch eine interessante Partie und sehe irgendwie durch diesen Trainerwechsel, der jetzt notgedrungen stattfindet und die von dir genannten Blockaden, eigentlich vielleicht den Mühe mehr sogar auf der Seite von Manchester. Was? Ja, irgendwie schon. Irgendwie habe ich das im Urin. Sind wir mal gespannt. Der Mann fürs Urin bin auch ich. Das ist richtig, das tut mir leid. Aber ich hatte ja schon mal so eine Urinsache. Und, Hat es eine Harninfektion oder wie? Ich sag Manchester. Wir reden danach dann auch wieder. Rom gegen Porto ist so eine Partie, die interessiert mich nicht so sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich einfach null Emotionen. Da will ich einfach, dass Rom weiterkommt, weil ich es immer schön finde, wenn die deutschen Kommentatoren sagen, die Roma. Genau, die Roma und dann immer ein Schnitt auf Totti, der im Publikum sitzt. Genau. So, Ajax gegen Real, da würde ich mich nicht wundern, wenn es eine Überraschung gibt. So, Ajax ist bislang für mich so die Entdeckung der Champions League Gruppenphase, die ja wieder mal unerträglich war. Also diese Gruppenphase, die damit kannst du mich wirklich nicht mehr hinterm Ofen vorholen. Ich setze mich da regelmäßig Dienstag, Mittwoch hin und merke, dass ich eigentlich nur auf mein Handy gucke, da YouTube-Videos schaue, irgendwelche MMA-Kämpfe und immer wenn irgendwie ein Gegröle stattfindet, gucke ich kurz hoch und dann gibt's meistens keine Überraschung, außer jetzt vielleicht am letzten Spieltag, als Madrid überraschenderweise mal ein Spiel verloren hat. Wobei, mir fällt gerade ein, ist das nicht so, dass Madrid beide Spiele gegen... Moskau? Gegen, Moskau? Gegen Moskau haben sie jetzt 3-0 verloren. Haben die nicht beide Spiele gegen die verloren sogar? Das weiß ich nicht. Das kann gut sein, weil. Aber damit sagst du ja genau das, was so eine Nations League, nicht Nations League, so eine Superliga ja dann machen würde. Das würdest du dir ja wünschen nach deiner Aussage jetzt, oder? Was? Ja, natürlich. Mir würde es besser gefallen, wenn. Nee, der Modus müsste geändert werden. So muss man natürlich sagen. Wie würdest du da so ein Pokal Ja, ich finde halt K.O.-Spiele geil. Also, weil ich bin der Meinung, das siehst du jetzt eben auch im Spiel Moskau gegen Madrid und sie haben tatsächlich beide Spiele gegen Real gewonnen und sind trotzdem als Letzter ausgeschieden. Das muss man sich auch mal geben. Ja, aber jetzt frage ich dich. Ja, jetzt stell dir mal vor, ZSKA Moskau zweimal gegen Real in der ersten Runde im Landesmeistercup oder so. Ja. Da würde das ja nicht passieren, höchstwahrscheinlich. Ja, aber ich hätte kein Problem damit, wenn es dazu käme. Nein, aber Real jetzt unter Sarri, das war ja auch eine komische Aufstellung, die er da bei dem 0-3 aufgeboten hat. Nichtsdestotrotz müssen sie da, also dürfen sie da nicht 0-3 verlieren, heim. Also das ist mir schon klar. Ja, das war trotzdem ein scheiß Spiel. Das war ein scheiß Spiel von Madrid und das kann ja immer passieren, an jedem Abend. Theoretisch nichtsdestotrotz glaube ich, dass wenn es ein K.O.-Spiel gewesen wäre, Real Madrid gegen ZSKA Moskau nicht zweimal verliert. Da gebe ich dir recht, wahrscheinlich nicht, aber es hätte ja gereicht, wenn sie einmal 3-0 verlieren und dann das Rückspiel nur 1-0 gewinnen. Also ich meine damit, es ist für mich persönlich erstmal spannender, wenn es K.O.-Spiele gibt, weil es da halt nur Do or Die gibt. So. Das ist ja jetzt keine ultimativ kreative Aussage. Wieso? Naja, das warum soll ich denn jetzt eine kreative Aussage bringen? Nee, das verstehe ich jetzt nicht. Oder eine rebellische Aussage. Also, naja, das ist ja, Klar, dass wir das alle gerne hätten, aber das ist ja wahrscheinlich, der Modus ist ja verständlich aus finanzieller Sicht. Ja, das interessiert mich halt ein Fick. Ob das aus finanzieller Sicht verständlich ist, das ist mir scheißegal. Ich will spannenden Fußball gucken und nicht eine komplette Hinserie mit völlig unwichtigen Scheißspielen, die keine Sau interessieren. Viktoria Pilsen gegen Leck mich am Arsch. Das ist doch, also wirklich so Spiele braucht halt kein Mensch. Wird unnötig. Bin ich ja bei dir, hast du völlig recht. Das brauche ich nicht. Ich würde mich aber definitiv dafür begeistern, wenn ich in der ersten Runde Rom gegen Viktoria Pilsen habe und weiß, es geht hier um alles. So, das ist halt einfach, das fehlt mir. Es geht halt um gar nichts, weil es sind immer die Mannschaften, die man eigentlich von vornherein auf der Liste hat, die sich dann auch für die nächsten Runden qualifizieren. Geht doch mal die Gruppen durch. Gruppe A, Dortmund, Madrid. Hat jeder vorher gesagt. Brügge, Monaco raus. Es gibt wirklich keine Todesgruppe. Barcelona, Tottenham hätte wahrscheinlich auch jeder bei Gruppe B gesagt, weil Inter und Eindhoven. Inter hätte man vielleicht so, ja, könnte klappen. Sind ja auch punktgleich gewesen mit Tottenham, sehe ich jetzt gerade. Also, aber trotzdem, Ricky, Favorit Tottenham, Barcelona. Wie findest du denn den Icardi? Jetzt kommt wahrscheinlich, kannst du nicht viel sagen, ich kann da auch nicht viel sagen, aber ist der ein Mann für Real? Ich weiß da wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Was soll ich? Okay. Nee, weil der wird bei Real Madrid. Ja, ich weiß, häufiger. er wird schon länger da immer wieder in Verbindung gebracht, aber. Ich glaube, das könnte. Ja, gut. Da kann ich nichts zu sagen. Okay. Gut, dann gehe ich jetzt die Gruppen nicht weiter durch hier. Auf jeden Fall, das gefällt mir nicht so besonders gut. Du hast mich wieder aus dem Tritt gebracht. Das weiß ich nicht mehr. Ich habe nur eine kurze Frage gestellt. Entschuldigung. War mein Fehler. War das jetzt mein Fehler, weil ich eine Frage gestellt habe? Ja. Na gut. Du musst dir deine Fragen notieren, mache ich auch so, nehme mir einen Zettel und wenn dann der eine fertig ist mit Reden, stelle ich meine Frage. Und daraus entsteht ein Anschlussgespräch. So mache ich das immer. Gut, mache ich ab so jetzt. Oder mach so wie der Pocho. Der gar nichts sagen. Sich seine Fragen ab und meistens beantworte ich die in einem etwas längeren Monolog und dann streicht er sie direkt wieder. Richtig. So. Das sparst du dir schon ein paar Worte. Ja, und auch Lebenskraft. Ne? Am Ende spare ich mir auch Lebenskraft. Vor allem. Und du brauchst Lebenskraft, Pocho. Dein Verein macht dir ja bestimmt aktuell denn doch wieder ein bisschen Sorgen. Warum soll er mir denn Sorgen machen? Geht's denn? Naja, wenn ich jetzt den aktuellen Zwischenstand so sehe. Ja, guck mal, jetzt der steht 0-0. Naja, aber gegen Nürnberg. Ja. Da ist doch der Anspruch. Guckst du gerade Konferenz, Pocho? Da ist doch der Anspruch eigentlich ein anderer. Ja, es mag sein, aber du siehst ja zum Beispiel bei meinem Spiel gegen Hoffenheim, selbst wenn wir Tore kriegen, werden sie ja nicht gezählt für den Gegner. Ja, und. So weit ist es jetzt schon auf, auf Gladbach, würde ich sagen. Ja. Dass man jetzt einfach darauf hofft, dass der Schiedsrichter eingreift. Nein, aber jetzt vom Ernst. Warum soll ich denn unzufrieden sein? Wir sind doch immer noch Zweiter. Ist er nach. Im Achtelfinale ist der Video Assistant, ne? In der Champions League. Ja, ich glaube schon, ne? Habe ich auch mitbekommen, ja. Haben sie ja vorgezogen, ne? Mal gucken, wie der da funktioniert. Bin ja gespannt. Naja. Ich auch. Das ist. Ah, wirklich, manchmal. Was ist denn du wieder? Nee, frage ich mich halt manchmal so Dinge. Frag doch mal. Habe ich mich schon gefragt und auch für mich schon beantwortet. Ach so. Dann sind ja keine Fragen weiter offen. Schön. Toll. Tja, ja, habt ihr Fußball, wen haben wir denn dann noch? Wochenende? Hier, Christian Gentners Vater ist gestorben am Samstag im Stadion. Da ist nur noch Lyon gegen Barcelona. Da habe ich jetzt keinen Bock mehr drüber und zu reden. Da hast mir da vollkommen die Euphorie wieder geklaut. Das ist, wenn ich dann einmal gestoppt werde, dann habe ich keine Lust mehr. Stell dir mal vor, wie das wäre, wenn ich. Oh, Pocho. Wenn du mal was sagst, dann bin ich aber sofort ruhig. Ich wollte einfach nur sagen, ich habe am Wochenende Fußball 2 in der Konferenz so geguckt, aber immer so nebenbei gucken und habe mir im Nachhinein alle Zusammenfassungen angeguckt. Und es war an sich war es ja ein recht unspektakulärer Spieltag, hatte ich so ein Gefühl. Ne? Aber ich hatte jetzt nichts von den Socken geblieben. Nee, bei mir ist nichts hängen geblieben. Also auch der Sieg vielleicht. Ne? Ja, das war schön, dass Stuttgart vor allem nach dem Rückstand wieder zurückgekommen ist. Das gab es auch bislang nur eher selten. Also in der Saison noch gar nicht. Und ich weiß nicht, wann es das letzte Mal gab, überhaupt in der Bundesliga. Gegen München? Da haben wir geführt, glaube ich. Logisch, wir müssen geführt haben. Und da davor weiß ich auch nicht mehr. Ist mir auch egal. Ich fand es nur irgendwie dann schon krass, dass dann ausgerechnet an so einem tollen Tag auf der Tribüne der Vater des Kapitäns stirbt. Das gibt's da gar nicht, habe ich mir gedacht. So ein Scheißdreck. Und die Anteilnahme fand ich auch überwältigend. Weil es gab ja nicht nur Beileidsbekundungen jetzt vom VfB natürlich und von Gentners Ex-Vereinen, sondern selbst aus England haben Vereine ihre Trauer mitgeteilt. Das fand ich schon irgendwie beeindruckend, weil es ist ja, nicht falsch verstehen, nur der Vater eines Spieles, eines Spielers. Aber vielleicht liegt es halt wirklich daran, dass es unmittelbar im Stadion war. Unten gibt der Spieler noch ein Interview. Ach, das. Da wusste er noch nichts von, ne? Das wollte ich nämlich nur ansprechen. Diese unsägliche Berichterstattung der Bild-Zeitung. Das war ja unterstes Niveau. Also, ich meine, das ist jetzt nichts Neues, dass die Bild-Zeitung sich nicht mit Ruhm bekleckert, was Berichterstattung angeht. Aber Tod eines Menschen so auszuschlachten, das finde ich schon extrem. Vor allem, ja, weil dann auch noch dieses Bild-Plus-Ding damit in der Verlosung war, wo sie dann mehr oder weniger gesagt haben, wenn sie jetzt bezahlen, dann sagen wir ihnen, an was Christian Gentners Vater gestorben ist und solche Geschichten. Also das ist schon. Aber das ist ja nicht das erste Mal. Wenn es in der eigenen Bubble stattfindet, ist es natürlich, merkt man es mehr. Die können nur noch damit Geld machen. Man muss es halt immer wieder benennen dann auch. Sensationsgeilheit und dem unteren Niveau von Menschen Geld machen, weil das andere Niveau durch andere Medien kostenlos abgedeckt ist. Ist natürlich aber auch Werbung, wa? Ja, natürlich. Ganz klar. Und es ist natürlich schlimm, wie darüber berichtet worden ist. Aber nächste Woche kräht da kein Hahn mehr drüber. Das ist das Schlimme dabei. Weil sie immer so weitermachen werden. Es wird immer so weitergehen. Sie setzen immer noch mal ein Krönchen drauf. Ja, und das war ja noch nicht mal eine Krone, fand ich jetzt auf irgendwas gesetzt, weil die haben ja. Weißt du, ich meine, eine Zeitung, die mit so einem Wichser da aufmacht wie diesem Ronsheimer, den ich da irgendwo, den werde ich nie vergessen für seine Fotzfresse, die ich da immer gesehen habe, zur Ukraine-Krise damals. Weil er sich einfach in einen Menschenpulk stellt mit einem verfickten Helm und hektisch redet und damit Gefahr suggerieren will. Ohne Scheiß, das ist so ein Mensch. Da würde ich straffällig werden auf der Straße, wenn ich den treffen würde. Ohne Scheiß. Den würde ich einfach nur die ganze Zeit auf die Fresse schlagen, bis es nicht mehr nur mit dem Kopf, die ganze Zeit auf dem Asphalt kloppen, bis es einfach nicht mehr anders geht. Und dann würde ich sagen, hier, hol deine Kamera raus, du dumme Nutte. Würde ich noch helfen beim Film. Das sind so abartige Wichser, die sich dann Journalisten nennen. Der hat doch auch die Aktion gebracht, dass er mit Syrien-Flüchtlinge über die türkische Grenze geflüchtet ist und sowas. Stimmt, ja. Das ist so eine dreckige Sau. Also Nutte, sag ich. Nutte. Ich sag's, wie es ist. Mein Gott, hasse ich diesen Typen. Aber da gibt's ja genügend so Kasper. Die ganzen Vollidioten, die dann da bei Sky 90 oder bei Vontora sitzen, sind ja genauso behindert im Kopf da. Also das ist. Eine ekelhafte Bande. Ich glaube, Chris hatte auch noch was zum Doppelpass, ne? Ja, zum Doppelpass. Also ich habe... Mann. Es ist auch so... Mann, ich... Es nimmt mich wirklich ein bisschen konkreter machen? Nee, es nimmt mich wirklich emotional mit, dieser Doppelpass. Und wir machen ja kein Dieter der Woche, wie es scheint, ne? Aber also diesen Lehmann, wenn ich den da schon so in sich gekehrt, nuschelnd, so ein Gequacksalbe da, und dann hockt da dieser Faltenbock da in der Mitte und gibt ab und zu mal so einen ganz lustigen, ulkigen Kommentar. Aber ich weiß auch gar nicht, was der Manuel Thiel, hätte ich fast gesagt. Wie heißt denn der? Thorsten Legert. Nee, wie heißt denn der das moderiert? Lieberknecht. Sag mal jetzt, der vom Doppelpass. Thomas Helmer. Was ist sein Auftrag? Nur, dass er da am Anfang steht und da kommen die Leute mit dem Golf reingefahren und so, das ist so schlimm. Aber die Krone der Schöpfung, der Idiotie, also so ein Gesülz, und wenn ich die Fresse schon sehe von diesem Christian Ziege, das ist für mich der Allerschlimmste. Es ist für mich jetzt der König der dummen Arschlöcher. Also so ein dummes Arschloch. Was hat denn der eigentlich für einen Halbschlaganfall-Talk drauf? Warum redet denn er so komisch? Könnt ihr mir das mal bitte sagen? Wenn ich die Augen zumachen würde, ja, das liegt an meiner geografischen Lage hier, ja, wenn ich die Augen zumachen würde, würde ich sagen, das ist ein Holländer, der schon lange in Deutschland lebt. Aber der ist ja geografisch nicht ansatzweise hier aus der Gegend. Er ist doch aus Berlin, glaube ich, oder? Mhm. Boah, aber warum, das ist so ein holländisch, so ein Akzent, aber so ein Genuschel und der... Aber der Lehmann, da gebe ich dir recht, der Lehmann ist wirklich, also der Lehmann würde unglaublich gut in Personalunion mit Oliver Bierhoff irgendwas machen können. Bierhoff, Lehmann, Ziege, das wäre mal ein Talk. Der Lehmann ist, das ist ein Gangster. Der würde nicht mit solchen Kaspern da lange aushalten. Das ist jemand, der hat faustdick hinter den Ohren. Der wirkt doch immer so neu, mal klug, aber kommt da nie auf den Punkt. Ist er aber auch. Was ich meine? Meinst du? Hat der da was Pferdchen am Laufen oder was? Oder was denkst du? Der ist gewieft. Der hat eine Shisha-Bar, ne? Habe ich gehört. Keine Ahnung. In diesen Kreisen verkehre ich nicht. Ja, das möchte ich hier mal. Ich meine, Jens Lehmann macht ein Shisha-Bar-Franchise. Bei uns hat der Rewe jetzt auch ein riesen Shisha-Tabakregal vor der Kasse aufgebaut. Bitte was? Ja. Der Rewe hat an der Kasse Shisha-Tabak? Ja, bei uns schon, ja. Soll ich nächstes Mal ein Foto machen? Das ist ja gerade so, als ob der da irgendwie Dope verkaufen würde. Nein, dem geht es nicht darum, dass das irgendwie Dope oder so wäre. Das ist ein Riesenregal, da sind bestimmt 10 Sorten drin. Da musst du mal ein Foto von machen. Ja, mach ich. Welche Marke, ich verstehe jetzt die Aufregung gerade nicht. Ich kann mir das nicht erklären. Ich krieg die Marke nicht mehr zusammen, aber irgendwie so ein Gangster hieß das, glaube ich. Hab ich irgendwie dann gedacht. Ist es 187 Tabak oder was? Nee, so Capone oder sowas, gibt's das? Nee, da gibt's Zigarillos von. Ja, das weiß ich. Das weiß ich nicht, aber 187 sowas kann ich mir nicht vorstellen, weil du da eh schon schlecht rankommst. Nein, das ist kein 187 Tabak. Wenn ich Jizzes oder wenn ich Raff Camora Bones MC dann aufgesehen hätte, wüsste ich's noch. Natürlich. Aber da muss man ein Foto von machen. Das ist ja völlig merkwürdig. Ich krieg auch lange Papers bei unserem Rewe. Also ja, das kriegen wir auch. Ja. Ich muss euch kurz unterbrechen, aber dass der Hazard jetzt einen Elfmeter verschießt. Oh, ist das so? Das muss ja auch wirklich zu. Das muss natürlich nicht sein, ja. Ich möchte die Krise hier nicht herbeireden, aber es sieht nicht gut aus. Nee, aber nochmal, also der Christian Ziege, aber auch den Jens Lehmann jetzt, wo er es nochmal darauf anspricht, die finde ich beide, das ist eine absolute Katastrophe. Wohingegen, das muss ich jetzt mal sagen, ich weiß nicht, ob das diese Woche oder letzte Woche bei Vontora war, den Stefan Freund, den fand ich gut. Der hat mir richtig gut gefallen, den fand ich richtig, richtig gut. Stefan Freund, meinst du? Stefan Freund. Ja, den finde ich, der ist authentisch. Den fand ich richtig gut. Der war bissig, aggressiv. Und was er gesagt hat, das fand ich auch richtig gut. Also den Steffen Freund, den hätte ich gerne. Aber der hat natürlich früher wirklich den besten Preis für beste Frisur verdient gehabt. Ne? So 96 oder sowas. Ich glaube, der hat Schnauz und Fukuhila getragen. Ne? Der kann das aber auch tragen. Der kann das tragen, ja. Und nicht den Backenbart. Den kann nur Pocho tragen und CM Punk. Das ist richtig. Und heute hat auch ein ganz wichtiger Gladbach-Spieler Geburtstag. Ich weiß nicht, ob er es in der Timeline bei mir gesehen hat. Nee, Ricky, du? Ja, ich habe irgendwas gesehen. Wer war denn das nochmal? Hans-Jörg Kriens Hat Tom Howard. Habe ich nicht gesehen. Ist mir nein, Hans-Jörg Kriens, ein Spieler, der Ende 80er, Anfang 90er Jahre, ein Stürmer, eigentlich der Joker. Wenn man unter Joker Bundesliga googelt, müsste eigentlich Hans-Jörg Kriens bei rauskommen. Und, ach doch, das ist mir doch aufgefallen, das Seitenwahl-Ding da, was du retweetet hast. Ja, genau. Ist das der Bruder von Jürgen Kriensmann? Aha, nee, aber das Tolle war, und das ist jetzt eine kleine Anekdote, wenn ich heute habe ich ja nicht so viel gesagt, und da habe ich jetzt auch eine kleine Anekdote erzählt. Hau ja. aus, Pocho! Ja, also, Pocci, es war in der Zeit 89-90 in der Saison, glaube ich, da ist Gladbach, glaube ich, 15. geworden. Also ganz knapp dem Abstieg entgegen. Kann man ja sich heute gar nicht mehr vorstellen. Richtig. Und da war es so, das war so die Anfangszeit, wo ich wirklich Gladbach-Fan wurde. Achso, ich dachte, Bogen zu nehmen. 8, 9 Jahren war das so. Vorher, wie gesagt, Stuttgart wegen Klinsmann und aber da wirklich war das so. Und das Tolle ist, und es ist wirklich wahr, das ist nicht blöd erzählt, mein Vater kennt den Kriens, weil die sind auch im gleichen Alter und der kennt den wirklich gut. Und da bin ich, wie gesagt, Gladbach-Fan geworden, da bin ich mit meinem Vater zum Gladbach-Training gefahren, was Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre noch mit heute einem Bolzplatz vergleichbar wäre, wo dann irgendwelche Leute in blauen Puma-Anzügen Fußball gespielt haben. Und da ist der Kriens wirklich zu uns an den Zaun gekommen, hat sich mit meinem Vater unterhalten und ich konnte nichts sagen, weil ich so aufgeregt war, diesem Mann gegenüberzustehen, der schon so viele Tore geschossen hat für den Verein. Und das musste ich einfach mal loswerden. Er hat heute Geburtstag. Happy Birthday, Hans-Jörg Kriens. Mein Dieter der Woche. 18. Dezember 1960, in Neuss geboren. Ja, in Neuss geboren. Toller Spieler. Ja. Seine letzte Station von 93 bis 95. Im ersten FC Nürnberg, genau. Ja. Da schließt sich der Kreis ja zu heute. Ja. Noch drei Tore in 24 Spiele gemacht. Olympia-Auswahl, 87. Er war dabei. Ein Spiel, aber nicht mehr getroffen. Tja, wer kann sich nicht an Hans-Jörg Kriens erinnern? Einer der ganz Großen. Kennt ihr beide? Sagt euch der Name gar nichts, oder? Nein. Okay. Den kenne ich wirklich nicht. Also, nö. Okay, krass, ne? Ja, naja. Ganz, gut, ganz wichtig. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, wann war seine Hochzeit? Ja, so Ende 80er, Anfang 90er, ne? Ja, da war ich ja eigentlich noch Ostler. Ja, gut. Da gab es für mich natürlich nur ein Idol und das hieß Erich Honecker. Und ansonsten gab es für mich keine anderen Idole. Hätte ich niemals zugelassen. Mitte Ende 80er war für mich, da lief bei mir im Fernsehen nicht die Bundesliga, sondern eher die Sesamstraße. Ja, das lief für uns aber auch noch, muss man dazu sagen. Weil wir hatten nur 3 Sender und mussten dann die Sesamstraße gucken, weil es konnte ja nicht umgeschalten werden. So war das halt. Ich habe bestimmt 2 Jahre lang mir eine Zeitschrift angeschaut, die meine Mutter von meiner Westtante geschickt bekommen hat. Und diese Zeitschrift hat sich über mehrere Seiten mit dem, shit, jetzt müsste ich es genau wissen, war der Discovery-Absturz der in den 80er Jahren stattfand? Ja. Oder war das der andere? Discovery ist doch in den 80ern explodiert. Muss mal nachgucken, ich glaube nämlich nicht. Aber es kann auch sein, dass es so war. Wir werden es jetzt herausfinden. Es war tatsächlich der Challenger-Absturz, den ich meine. Und der fand am 28. Januar 1986 statt. Auf jeden Fall hat sich in dieser Zeitschrift ein Artikel sehr ausgiebig mit dieser Katastrophe auseinandergesetzt. War sehr interessant. Und dann auch noch in derselben Zeitschrift eine kleine Doku-Reihe über schwere Verkehrsunfälle. Und jetzt komme ich wieder zu Pocho am Niederrhein. Es gab wohl in den 80er Jahren gehäuft schwere Verkehrsunfälle am Niederrhein und die wurden auch aufgearbeitet. Ich muss sagen, an den Artikel selber kann ich mich nicht mehr erinnern, aber die Bilder haben mich als damals so 6-7-Jährigen die haben mich beeindruckt, muss ich sagen. Es war also war heftig dann für dich. Wo wir wieder bei Paul Ronsheimer wären. Ja, wo wir wieder dabei wären, dass da meine ersten Bilder, so richtig heftige Bilder auf einer Video-VHS-Kassette Gesichter des Todes. Ja, natürlich, die haben wir alle mitgemacht. Eieieiei, habe ich gedacht. Ja, da wollten wir mal welche nachstellen. Das kann ich auch mal erzählen. Ich war ja damals in einer Ultrabewegung, in einer VfB-Ultrabewegung. Wir hatten scheiß KSC-Schals und haben Gesichter des Todes geschaut. Und unsere Idee war, bei Steffen Müller im Haus, also da muss ich jetzt mal ganz weit ausholen, es gab bei uns in der Bande, es gab es immer so die Angewohnheit, dass man irgendjemanden, der gerade nicht da war, mit irgendetwas sehr erschreckt. Das ging zunächst los, dass irgendeiner mit einer Maske einfach nur plötzlich ins Zimmer kam oder so. Was natürlich jetzt, sagen wir mal, mit 16 nicht lange anhält, also diese Überraschtheit. Oder nee, damals waren wir noch 14, 15. Erinnert mich aber gerade ein bisschen mehr an die Manson-Family als an eine Ultra-Bewegung. Ja, die Ultra-Bewegung, die entstand ja, wie gesagt, dann erst später. Aber da wollte ich jetzt dazu kommen. Und wir haben dann gedacht, wir versuchen jetzt Folgendes. Wenn Jens Vogel, der eine Straße weiter gewohnt hat, an diesem Abend zu Steffen Müller kommt, dann ist nur Steffen Müller zu Hause. Und ich und Marco Schlichter verstecken sich hinter, also der hatte so einen kleinen Garten hinterm Haus, da verstecken wir uns. Und Steffen Müller wird dann Jens Vogel zum Rauchen dorthin locken und wir schmeißen sogenannte Übex-O in diesen Garten aus unserem Versteck. Das ist so gelber Rauch, der relativ stark ist und ja, lange anhält. Und dann schmeißen wir einfach den guten Jens Vogel um und einen Sack über den Kopf. Das war unser Plan. Ja, und das wollten wir filmen. Das sollte, wie hieß denn der nochmal? Der hieß doch auch Marco. Der war aber Bayern-Fan, aber ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß. Der war auch älter als wir. Der sollte das Ganze filmen. Ja, der sollte das Ganze filmen. Aber es kam nicht dazu. Es ist was schiefgegangen. Also, es hat erstens mal geregnet und zweitens mal wollte Jens Vogel partout nicht raus. Und als Steffen Müller nicht locker lassen wollte, war Jens Vogel natürlich klar, hier stimmt was nicht. Da ist es dann nicht dazu gekommen. Aber ich kann kurz sagen, wie es dann weiterging. Kurze Zeit später war es dann so, dass Steffen Müller und ich an unseren Bolzplatz gelaufen sind. Das war nichts Ungewöhnliches, da haben wir uns nämlich häufiger getroffen. Und an diesem Bolzplatz führte ein kleiner Rinnsal vorbei. Oh, und, romantisch. Ja, ja. Und der wurde, der ist eigentlich nie so besonders aufgefallen. Es ist eigentlich wirklich nur deswegen aufgefallen, weil es war wirklich nur ganz klein, weil da so eine Brücke drüber ging. Und da standen wir dann so. Und auf einmal hat Steffen Müller etwas entdeckt. Unter dieser Brücke. Ein kleines Paket. Und er holt das Paket hervor, macht es auf und es war Backpulver, also was ich heute weiß, Backpulver drinne. Und natürlich habe ich schon gedacht, ja, die verarschen mich. Und dann kam Marco Schlichter mit einer Schreckschusspistole und einer Maske um die Ecke gerannt und ich habe einen massiven Schreck bekommen und bin gerannt wie ein Irrer und habe mich bestimmt ein Jahr lang nicht mehr dahin getraut, jedenfalls nicht alleine. Das war ein traumatisches Erlebnis. So weit ist das gegangen. Wir Ultras vom VfB. Ihr seid schon eine harte Bande, ja. Klar. Wir sind, sag mal, Pocho. Wir sind schon eine harte Bande, das stimmt, ja. Aber es war die Zeit einfach damals so. Ja, wir haben auch zum Beispiel Videos gedreht, dass wir durch Steffen Müllers Haus gelaufen sind und immer geschrien haben, Uno, Due, Dreh, Scheiß, KSC. Wahnsinn. Völlig eskaliert. Ja, das sind natürlich Dinge, mein Gott sei Dank sind die verjährt, sonst würde sie natürlich niemals erzählen. Das ist ja Wahnsinn, was da abgegangen ist eigentlich. Ja, ich muss auch erstmal das Ganze sacken lassen. noch mehr wahnsinnige Geschichten gibt's vielleicht nächste Woche. Oder gibt's heute noch Themen? Ich muss mich ein bisschen kürzer fassen. Ich habe heute nicht so die Energie für... ich muss ganz ehrlich sagen, es liegt daran, dass dieses frühe Trainieren so langsam aber sicher dann doch an den Fähigkeiten von mir kratzt, abends lange wach zu bleiben, überraschenderweise. Ja, nicht verwunderlich. Ne? Ja, aber das ist schon... War der Mann mit der langen Banane nochmal da? Ja, tatsächlich. Und zwar genau einen Tag später. Ich erzähle im Podcast darüber und ich wollte erst ein Foto machen, aber es ging einfach nicht, ohne dass er es, sag ich jetzt mal, nicht bemerkt. Es wäre nicht gegangen und du hättest ja auch nichts davon gehabt. Die Banane wäre nicht drauf gewesen. Nur der Mann an sich. Ja, aber er war wieder da. Er war auch jetzt am Montag wieder da und mittlerweile wird es morgens auch immer voller. Also am Anfang war es ja so, dass nur ein, zwei Leute da waren. Manchmal war ich auch komplett alleine. Und jetzt am Montag zum Beispiel waren wirklich 10 Leute morgens ja, und 5 schon beim Trainieren. Das kann natürlich sein, dass sie jetzt nochmal Gas geben wollen. Ja. Aber da lasse ich mich nicht von abbringen. Ich ziehe mein Programm durch und lege einfach meine Schlafenzeit nach vorne. Gestern bin ich schon um 8:30 ins Bett gegangen. Unglaublich. Ja, ich bin jetzt auch mal ab 9 bin ich schon relativ K.O. Ja, das wird auch wieder besser, muss man dazu sagen. Also ich glaube, jetzt ist einfach auch das für meinen Körper erstmal ungewohnt, so früh schon so viel leisten zu müssen. Aber am Ende zahlt es sich aus. Mal sehen. Ja. Schön, toll. Ich mach's jetzt erstmal weiter. Also kein Dieter der Woche, ja? Puh, da gebe ich ja einen Fick drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Das langweilt mich jetzt gerade, dieses Dieter-Thema. Da weiß ich es letzte Woche nicht, jetzt dann doch wieder doch. Das ist mir zu, das kann ich ja nicht verarbeiten, so schnell alles. Da muss eine Struktur her. Mhm. Entweder oder. Gut. Pocho, hast du einen Dieter? Ich habe keinen Dieter, nein. Siehste. Ich auch nicht. Würde das spontan machen, wenn ich dann den machen würde, aber nee. Ja, und ich meine, jetzt habe ich so oft gewonnen. Jetzt. Ja, klar. Dann nehmen wir Paul Ronsheimer, Christian Ziege und Jens Lehmann. Ach, du hast drei gleich. Ich hätte das jetzt einmal zusammengefasst. Mir eigentlich scheißegal, welcher Pick gewinnt, aber ich finde, ach. Das ist dir doch gar nicht egal. Du bist derjenige, dem es am wichtigsten ist. Mhm, der stimmt. Dieter der Woche. Ja. Soll mal für dich einen machen? Ich fühle mich jetzt von euch unter Druck gesetzt. Ja, finde ich auch. Ich fühle mit dir. Ja. Ihr seid aber selber schuld, wenn ihr die Stimmung immer so runterzieht. Das ist ja schlimmer wie bei Tic-Tac-Toe. Wir sind in diese Sendung gestartet. Wenn Freunde werden, würdest du so einen Scheiß gar nicht machen. Ja. Hast ich bin auch lange so froh, dass du das nochmal verdeutlicht hast. Also das... Muss man ja auch. Ja, absolut. Aber ich wollte nochmal darauf zurückkommen, mit was für einer Energie wir ja gestartet sind. Ja. Wir haben versucht, ein Hotelzimmer mit ein paar Nutten klarzumachen. Mhm. Klar, wir sind gescheitert, aber das ist im Endeffekt die Geschichte dieses Podcasts. Wir versuchen Woche für Woche irgendwas zu machen, was am Ende scheitert, aber ja, so ist es halt. Ja, am Ende stehen wir immer wieder auf. Naja. Der Wahnsinn, hat schon Einstein gesagt, ist ja eigentlich das, dass man immer alles wiederholt und andere Ergebnisse erwartet, ne? Das Problem ist für mich, dass ich mich momentan an nichts erinnern kann, weil ich mir auch nichts mehr notiere. Ich gucke Fußball und merke, dass es mich momentan nicht so sehr interessiert. Das ist bedenklich, muss ich sagen. Es ist einfach wirklich bedenklich. Ich habe nur noch Interesse an VfB Stuttgart-Spielen und Dortmund. Das sage ich so, wie es ist. Gladbach hat für mich auch seit der Niederlage meines Vereins dann doch gelitten. Ja. Das ist vorbei, Pocho, das nehme ich euch übel, weil es so ungerechtfertigt war. Der VfB war die bessere Mannschaft und die schönere. Ja, okay, kann ich verstehen. Ich verstehe das. Ja, so. Und dann sitze ich da mit diesem Verein, der nichts gebacken bekommt. Das frustriert mich. Ich sehe, wie andere Mannschaften Erfolg haben. Und dann wende ich mich. Spieler? Ja, VfB hat die schönsten Spieler. Guck mal so ein Mario Gomez an. Da wird ja wohl der Hund in der Pfanne verrückt. Alles. Sag mal, habt ihr zwei Spieler, die ähnlich heißen wie Donis? Ja, Aidonis und Donis. Wie heißt der? Aidonis und Donis. Aidonis, genau, ja. Ja, das können wir uns einfach leisten. Kannst du mal sehen. Ja, auf jeden Fall haben wir wunderschöne Spieler, die aber leider Gottes nicht so besonders gut Fußball spielen können. Das ist das Problem. Ja, also das frustriert mich momentan, diese Bundesliga. Ja, aber das wird ja auch alles besser. Ich war mir aber sicher, dass es in diesem Jahr zumindest mal so sein wird, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Also ja, mir war schon klar, die 40 Punkte müssen wir irgendwie holen. Das war mir schon klar. Aber ich dachte, dass es uns dann doch etwas leichter fallen wird, aber als es dann letzten Endes war. Wenn du das aus deiner Stuttgarter Brille siehst, natürlich ist das verständlich. Aber jetzt macht die Bundesliga schon mal alles anders. Dortmund und Gladbach sind Erster und Zweiter, Bayern nur Dritter. Ja. Und dann ist es uns auch nicht recht. Ja, mir, was ist denn hier los? Mir. Ja gut, bei Bayern München, ich bring's auf den Punkt, da geht's mir mehr darum, dass der Müller irgendwie schwer erkrankt oder so. Also ja. Bayern könnte von mir Meister werden, also die können alle Titel gewinnen, aber der Müller ist für mich einfach ein Hurensohn. Das muss ich so sagen, wie es ist. Und als er da das Foul begangen hat und alle sagen, ja, den konnte er ja nicht sehen, bin ich schon wieder fast eskaliert. Wieso denn nicht? Weil der immer Fußball spielt wie ein völlig Bekloppter. Wieso kann er den denn nicht sehen? Bei dem Foul gegen Ajax da. Ja. Also damit musst du doch wohl rechnen, dass da der Spieler so steht. Also das hat mich schon wieder angekotzt. Aber ich möchte jetzt nicht das nächste Fass aufmachen. Nee, ja. Der hat mich überhaupt nicht beeindruckt. Aber eine Sache noch zu Hannover verachte gegen den. Bayern oder andersrum. Nee, ich war in Hannover. Fandet ihr nicht auch, dass Hannover irgendwie so ein bisschen der Bundesliga einen Bärendienst erwiesen hat? Weil es wieder so ein bisschen, natürlich Hannover ist am Boden, ist Letzter etc. bla bla bla, wissen wir alles. Aber dieses 4-0... und gerne 6-0 ausgehen können für die Bayern. Ja. Aber so von dem Gefühl her war das so ein bisschen Bayern 17-18. Wisst ihr? So, dass sich der Gegner einigelt und Angst hat und die Bayern wuppen das Ding locker 4-0 rüber. Ich habe die Befürchtung, dass die Bayern dadurch so ein bisschen Selbstbewusstsein wieder getankt haben und dass sich das wieder so ein bisschen einschleift. Natürlich jetzt gegen Leipzig ist ein ganz anderer Gegner, aber wisst ihr, was ich meine? Das wirkte so ein bisschen wieder wie aus der Zeit, die wir eigentlich gar nicht mehr wollten. Wir haben uns ja so ein bisschen dran gewöhnt, dass wir. Du wünschst dir die Zeit ja schon. Erzähl mir doch nicht, dass dir das egal ist, wie Bayern spielt. Das ist mir natürlich nicht egal. Nein, du bist ja Fan. Natürlich gerne. Ist ja völlig normal. Ist ja völlig klar. Entschuldigung. Nürnberg. Weil du sagtest, Aidonis heute mit Startelfdebüt beim VfB Stuttgart. Ja, das war mir klar. Ein 17-Jähriger. Ist das geil. Natürlich ist mir das recht, wenn Bayern 4-0 gewinnt. Aber deswegen habe ich es ja am Anfang gesagt, dass 96 der Liga so einen Bärendienst ein bisschen erwiesen hat. So, weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen, aber ein bisschen war es absehbar, oder? Also, dass Bayern ein bisschen war's, ja, jetzt die letzten Spiele dann doch wieder für sich. Ich meine, es war ja klar, dass es jetzt nicht ewig so weitergeht. Klar, die Heimspiele, die sie da immer in letzter Minute abgeschenkt haben, wenn wir mal ehrlich sind, war ja schon extrem überraschend. Also, es war ja einfach klar, dass es irgendwann mal wieder anders laufen wird. Ich bin jetzt gespannt, wie es jetzt gegen Leipzig läuft morgen, weil das wird interessant sein. Aus denen werde ich aber auch nicht richtig schlau. Die spielen schon geilen Fußball, aber du meinst jetzt wegen der Euroleague, oder? Ja, wegen der Euroleague, ja. Ich glaube, die geben da einfach nicht viel drauf. Also so kommt mir das vor, dass es für die einfach nicht so der Wettbewerb ist, für den die so wirklich brennen, die Jungs da auf dem Platz. Oder vielleicht auch der Trainer, der Werner hat ja auch nach dem Trondheim-Spiel gemerkt, dass es vielleicht nicht so sinnvoll ist, da ständig die halbe Mannschaft oder noch mehr durchzuwechseln. Weil das eben zur Folge hat, dass dann gewisse Mechanismen nicht mehr greifen können. Was ja auch Sinn macht. Womit er auch recht hat. Ja, absolut. Siehst ja, wie Frankfurt das angeht. Also die rotieren da zwar auch, aber natürlich nicht auf 8-9 Positionen, so wie es der Rangnick macht. Aber ich glaube, dass für Leipzig das Erreichen der Champions League selbst über ein Euroleague-Halbfinale steht. Ich glaube, das ist das, was die definitiv möchten. Und dafür steht dann halt so eine Euroleague erstmal hinten an. So kommt es mir zumindest vor. Ja, das stimmt wohl, ja. Aber Marketing. Für mich ist das, muss ich sagen, so eine Durchhaltesaison für die Bayern. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Jetzt wird ja wirklich, werden ja wirklich die großen Floskeln da ausgepackt und bin mal gespannt, was da im Sommer passiert, wer da geholt wird. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt und ich glaube, das tut auch der Liga gut, wenn sie da mal den einen oder anderen Knaller holen für die Attraktivität der Liga. Abwarten, welche das dann sind. Also abwarten, welche das dann sind. Ob das du, die Spielernamen, so die Namen sind mir ehrlich gesagt egal. Aber ich glaube, dem geneigten Fußball-Konnoisseur eher nicht. Also ich glaube, ich kann da auch gar keinen Namen sagen, weil mir gar keiner einfällt. Das ist doch, wenn der Fußball gut ist, dann guckst du dir das Spiel an. Also was nützt dir denn der geilste Name, wenn er auf dem Platz dann nicht die Leistung bringt, die du dir erhoffst? Rodriguez in den letzten... Ja, warum auch immer, weil er nicht spielen darf oder weil er sich halt immer wieder irgendwelche Eskapaden erlaubt, ist ja mal egal, welche Gründe das hat, aber das bringt dir dann auch nicht mehr viel. Also ich bin schon der Meinung, dass, jetzt male ich mal ein Bild an die Wand, was völlig unrealistisch ist, wenn der FC Bayern sich dazu entscheiden würde, die nächste Saison voll auf die Jugend zu setzen und wirklich nur Talente zu verpflichten, wird nicht passieren, aber nur Talente zu verpflichten, die meisten Spieler kennen wir überhaupt nicht und die spielen einen Fußball wie von einem anderen Stern. Dann glaube ich, dass sich das mehr anschauen, als wenn da 4-5 bekannte Namen spielen, die aber die PS nicht auf dem Rasen bekommen. Also richtig, völlig richtig. Deswegen ist mir der Name, der geholt wird, erstmal egal. Ich würde mich einfach freuen, wenn nicht nur die Bayern nächste Saison besseren Fußball spielen, sondern wenn insgesamt das Niveau der Bundesliga besser wird. Egal wie. Ob das, jetzt das ist schon aber nicht schlecht, das Niveau sportlich. Ich finde, das fällt ab Platz 7, 8 dann bedenklich ab. Ich gebe dir recht, dass so die ersten Mannschaften, die ersten sechs, die gucke ich mir gerne an. Ab Frankfurt. Warte, ich muss mal die Tabelle aufrufen. Hoffenheim gucke ich mir auch noch gerne an, aber dann geht's echt nach unten. Also es ist wirklich Dortmund, Gladbach, Bayern, Leipzig, Frankfurt. Leipzig gucke ich halt nicht so, da fehlt mir ehrlich gesagt die Stimmung. Also jedes Mal, wenn Leipzig spielt, fehlt die Stimmung. Die spielen zwar einen coolen Fußball, anders gesagt, Leipzig ist für mich die Mannschaft, die ich mir immer bei jeder Zusammenfassung anschaue. Weil die Zusammenfassungen, die Spielzüge, die sie haben, die Tore, die sie erzielen, das ist alles geil. Aber das Drumherum bei Leipzig, da fehlt halt komplett die Emotion. Also das ist wie so ein Weltauswahlspiel. Nur nicht mit einer Weltauswahl. Ja, das stimmt wohl, ja. Man muss aber auch, finde ich, bei den Mannschaften, die du gerade genannt hast, auch immer potenziell Leverkusen mit reinrechnen, weil ich glaube, dass der dass der Trainer nicht mehr lange machen würde. Es gab ja auch dieses Gerücht, dass der Peter Bosch da kommen soll, ne? Also. Aber die erreichen mich momentan auch von der Ästhetik her überhaupt nicht. Also, na, momentan auf keinen Fall. Nee, aber potenziell vom Kader ist das schon geil. Ja, ja, das definitiv. Aber die ersten sechs, die gucke ich mir gerne an. Ich finde, die spielen auch alle einen sehr erfrischenden Fußball. Auch Bayern München, klar, da sieht's manchmal behäbig aus, aber die können schon kicken. Ist ja jetzt auch nicht die große Erkenntnis hier. Aber dann finde ich das Niveau schon bedenklich. Also wenn du dann Hertha siehst in Stuttgart, die ja dann Siebter sind, die auch schon bessere Spiele gezeigt haben, gar keine Frage. Aber ja, also ich würde jetzt nicht unbedingt Mittwoch 20.30 Uhr einschalten, wenn Hertha gegen Mainz spielt. Obwohl das zwei Mannschaften sind, die ja relativ gut in der Mitte angesiedelt sind in der Tabelle. Aber das würde mich jetzt nicht unbedingt hinter den Ofen vorholen. Von daher hoffe ich einfach, dass die Qualität insgesamt in der Bundesliga steigt, egal durch wen. Ob es jetzt Namen sind oder junge Spieler oder von mir aus auch irgendwelche Zweitligaspieler, die verpflichtet werden. Oder durch Torben Hazard, der gerade das 1:0 gemacht hat. Sehr schön. Wie der Freund schon das gesagt hat, da weiß ich genau, wie er sich wieder freut. Ich denke mal, das wird dann in der nächsten Transfer, in der übernächsten Transferperiode so ein Twitter aus Talent und Star. Also die großen Stars werden nicht kommen zu den Münchnern. A und B wird man da auch nicht so tief für einen Spieler in die Tasche greifen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das wird so. Wollen die wirklich den Hazard haben in München, meinst du? Wirklich? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Will den nicht haben, Pocho. Wenn du die Möglichkeit hast, den zu bezahlen, dann wäre es ja doof, wenn du den nicht nimmst. Ist natürlich, schreibt Fohlenhaut nach, schreibt gerade auf Twitter auch, was leicht ist, kurz vor der Halbzeit einen Elfmeter verschießen, was schwer ist, anschließend kurz nach der Halbzeit zu treffen. Das ist gar nicht so dumm, die Aussage. Naja, ein bisschen dumm ist es schon. Nein, ist gut. Schlauer wäre es natürlich, wenn er einen Elfmeter verwandelt hätte und dann kurz vor der Halbzeit noch der 2:0 draufgelegt hätte. Ja, so, guck mal heute. So. Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart. Was glaubt ihr, wie geht das Spiel aus? Nur um, also ich kann ja mal sagen, ich habe 15 Euro auf den VfB gesetzt und würde 75 Euro gewinnen. Ich finde, das ist eine Quote, die musste einfach eingehen. Nachdem du eben deine despektierliche Art durch das gegen Gladbach ja deutlich zu Ausdruck gebracht hast, tippe ich auf ein 4:1 für den VfL Wolfsburg. Im Leben nicht. Obwohl Ginczek trifft dreimal. So als Retourkutsche. Ja, ich habe 2:1 Wolfsburg getippt. Ja, also jetzt, wenn alles normal läuft, wird Stuttgart da im besten Fall einen Punkt holen. Aber ich sag euch mal, warum ich so ein bisschen hoffe, dass der VfB heute was holt. Erstens mal glaube ich, dass es wirklich was mit einer Mannschaft machen kann, wenn du nach so einer katastrophalen Halbzeit, wie sie der VfB gegen Hertha gezeigt hat, in der ersten Halbzeit zumindest, also dann zurückkommst, so ein Spiel drehst. Das kann schon mal nicht unbedingt schlecht sein für das komplette Klima. So, dann ist natürlich auch Hertha momentan in der Tabelle höher einzuschätzen als Wolfsburg, auch wenn die aktuelle Form bei Wolfsburg vielleicht ein bisschen besser sein dürfte, aber du siehst, du kannst auch mit den guten Mannschaften in der Bundesliga mithalten. Ja, du gewinnst nicht nur gegen Nürnberg oder gegen wen haben sie noch gewonnen? Düsseldorf haben sie unentschieden gespielt, es war Augsburg, sondern du gewinnst auch mal gegen einen Siebtplatzierten. Und dann hoffe ich einfach, dass dieser Schockmoment, der Tod von Herbert Gentner, auch nochmal irgendwas kitzelt in der Mannschaft. Dass die da, weil alle Spieler schienen irgendwie angefasst von der Situation. Also das war jetzt nicht so irgendwie so eine Randnotiz für die meisten, sondern da ist schon wirklich richtig was abgegangen im Verein. Ich weiß, dass die Gentners insgesamt, der Christian Gentner, der Bruder von ihm, ist ja auch beim VfB angestellt. Also die Gentners sind jetzt keine Unbekannten im Verein. Das ist nicht nur irgendwie irgendein Vater. Der ist schon auch bekannt unter den Spielern und so weiter. Und vielleicht. Aber der macht das nichts im Verein. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Also ich meine nicht, ich glaube nur sein Bruder macht noch irgendwas in der Jugendarbeit, aber ich glaube der Vater nicht. Aber ich möchte es nicht komplett ausschließen. Aber dadurch, dass der so lange beim VfB spielt, also Christian Gentner und der kommt ja auch hier nur 20 Kilometer weg von Stuttgart, aus Beira. Beira Jung. Übrigens, kann ich auch noch was erzählen. Der war bei meiner Ehefrau um sein neues Anwesen. Also da an den, wie sagt man denn das? Also da, der hat sich was gekauft. Kann man sagen, das ist Gentner, oder darf man das Männer, nicht sagen? Der Christian Gentner war da bei meiner Frau. Wie, kann man das sagen, wo der sich was gekauft hat? Oder sollte man das nicht sagen? Ich weiß nicht. Ich würde es, glaube ich, nicht also sagen. Also in Nürtingenhardt. Da hat er sich ein riesiges Grundstück gekauft und baut da eine mega Bude hin. Und da muss man irgendwie, das wusste ich gar nicht, muss man vorher dann praktisch die Anwohner darüber informieren, dass da der Christian Gentner das und das vorhat, weil die könnten theoretisch ein Veto einlegen. Könnten sagen, Moment mal. Also aber nur diese, wenn das außer der Norm ist, oder wenn das, es ist grundsätzlich immer Bauland wahrscheinlich, wo er baut, aber wenn er da wirklich was Absurdes bauen will, dann musst du da. Es muss halt absurd groß sein, alles. Mhm. Also, meine Frau war sehr beeindruckt von den Bauplänen. Der Größe, es, ja. Also, es muss schon, wahrscheinlich eher wie, ähnlich wie bei Hummels, da habe ich irgendwie so ein Video gesehen, nämlich währenddem ich trainiert habe, läuft da immer so RTL und so ein Scheiß und mitten in der Nacht wird da in Endlosschleife explosiv gezeigt und da konnte man ein Video von Kathi Hummels sehen, wie sie zu ihrem Mann ins Bett krabbelt und dann hält sie praktisch ihr Handy Richtung Wand und du siehst eine riesige Leinwand, also wirklich fast so groß wie eine Kinoleinwand. Es scheint wirklich so, als ob die Hummels in ihrem Schlafzimmer eine Kinoleinwand, also wirklich eine richtig große Kinoleinwand installiert haben. Das war schon beeindruckend, muss ich sagen. Ja, vielleicht wird der Christian Gentner Ähnliches bauen. Aber zurück zu meiner fachmännischen Analyse. Also ich hoffe, die Mannschaft wird jetzt, da wird nochmal was freigesetzt. A, durch das Drehen des Ergebnisses am Samstag. Dazu dann noch diese dramatischen Stunden, nachdem ja Christian Gentner seinen Vater verloren hat. Und ja, Wolfsburg, müssen wir mal ganz ehrlich sein, das ist jetzt auch keine Übermannschaft. Also die haben momentan schon einen Lauf, da würde ich schon sagen, okay, Obacht, aber du kannst Wolfsburg definitiv packen. Da bin ich mir sicher. Da bin ich mir sicher. Bin gespannt. Und wenn ich gewinne, freue ich mich wahnsinnig. Das ist eine Kohle, wa? Das wird schön. Richtig Kohle. Oh, ist richtig Kohle. Richtig Kohle, Alter. Alter. Und am Samstag geht's ab nach Berlin. Und da wird das alles auf den Kopf gekloppt. All die kompletten 75 Euro. Und zwar im Parkhaus. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, ich habe heute geguckt, im Hotel kostet ein Tag parken nur 35 Euro. Das geht eigentlich. Echt mal jetzt? Gucken. Ja, aber es ist normal. Weil okay. Da gibt es halt wenig Parkplatzgebühr oder Parkplätze. Und also, wenn du sehr zentral gelegen bist, wenn du Glück hast, gibt es dann noch irgendwie einen Rabatt, wenn du da im Hotel übernachtest, aber ist, weiß ich nicht. Also ich war auch schon in Hotels in Berlin, da gab es diese Rabatte nicht und da hast du da wirklich dann 30, 35 Euro bezahlt. Naja, deswegen ist es nochmal wichtig, dass ich heute gewinne. Also ich drücke dir heute Abend die Daumen. Das ist sehr lieb und ich drücke dir morgen, also muss sagen, ich drücke dir nicht die Daumen. Ich hoffe, dass es ein sehr, sehr spannendes Spiel wird. Kann ich mir auch vorstellen, dass es ein schönes Spiel wird. Übrigens, da kann man auch eigentlich Geld platzieren. Habe ich gerade gesehen. Leipzig hat eine 8,0-Quote. Also ich würde es nicht gänzlich ausschließen, dass Leipzig in München gewinnt. Da kannst du mit 10,80 Euro gewinnen. Ja. Erstmal muss ich heute gewinnen. Okay. Gut. Man kann die 80 ja wieder reinvestieren. Ja. Und schon hat die Seite gewonnen. Ja, Pocho. So dumm bin ich nicht, ich zahle nochmal 15 an. Ja, natürlich. Gut, jetzt gehe ich nach Hause, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Ich bin sehr unzufrieden mit der Sendung heute und der Titel ist scheiße. Der Titel ist scheiße? Ach, das war jetzt auch wieder nichts hier heute. Es liegt aber auch an euch hauptsächlich. Ja, natürlich, auch wegen sonst. Gut, das ist der Morgen. Also Leute, demnächst dann Hackel und Ricky. Du bist so eine alte Nutte. Hacki heißen wir als der Podcast. Hacki dicht. Gut. Also, bis nächste Woche bei Ground and Pound Radio. Ciao. Dieter stand für, sag ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.